Johannes, ja? Du glaubst wirklich, die Welt braucht einen weiteren Podcast? Nein, eigentlich nicht, aber ich. Aber wenn wir einen Podcast machen zusammen, dann brauchen wir irgendwas Cooles, worüber wir reden können. Wie wär's mit Filmen? Du liebst Filme, ich liebe Filme, ist doch eine gute Idee. Ja, aber wir lieben überhaupt nicht die gleichen Filme. Ja, das könnte das Geile sein. Ich zeig dir Filme, die ich geil finde, und du zeigst mir Filme, die du geil findest. Das heißt so Musicals aus den 50ern? Von mir, für dich, genau. Und koreanische Filme? Mit russischen Untertiteln. Von mir, für dich. Oh Gott, okay. Aber du weißt, dass das für eine Menge Streit sorgen kann. Definitiv. Das wird lustig. Hallo. Ich dachte, bei Folge 6 machen wir das mal mit dem Mund. Ja, so, genau. Jetzt du. Nein, vergiss es. Herzlich willkommen zur Folge 6 von Muss man sehen? Podcast. Podcast. Ich wollte gerade Blog sagen, aber das... Oh, wir haben gleich den Synchronen so lange geübt und trotzdem haben wir es versammelt, einmal synchron einzusteigen. Das nächste Mal. Ja. Versprochen, wir kriegen es irgendwann mal hin. Definitiv. Wir finden ein richtig schönes Intro, das einfach perfekt professionell Wahnsinn. Gut durchgestaltet ist. In spätestens 10 Jahren ist es soweit. Johannes, du hast gesagt, du bist aufgekratzt. Ich bin aufgekratzt. Oh mein Gott, Plor, ich habe eine Bitte an dich. Ja. Wer ist das letzte Mal, also wir machen es ja jetzt immer abwechselnd, ne? Wessen Film als erstes? Mhm. Ich will mit Fantastic Mr. Fox anfangen, bitte. Ich bin so aufgekratzt. Oh Gott. Hast du den gerade geguckt? Ich habe ihn gerade geguckt. Okay. Und ich bin so, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir müssen nicht zwingendermaßen alternieren, aber damit steigen wir schon ein in die Episode, ne? Oh mein Gott, nein, wir müssen ja erstmal wir sind beim Muss man sehen Podcast, wo wir dem anderen jeweils einen Film aufzwingen, den er dann gucken muss und hoffentlich seinen Horizont erweitert. Ja, genau, weil wir ja doch einen relativ unterschiedlichen Filmgeschmack haben. Teilweise. Wir haben gar nicht so viel gestritten in den letzten Episoden. Ich merke das jetzt, seit wir das machen, dass wir voll viele Sachen gemeinsam haben. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ich glaube, das ist, weil wir beide Filme mögen und bereit sind, dann doch auch Sachen zu gucken, die uns unserem Lieblingsgenre fremd sind. Wir sind einfach fähig, die Qualität eines Films, den man sonst nicht gucken würde, zu würdigen. Der heutige Circle Jerk wird Ihnen präsentiert von Johannes Franke und Florian Bayer. Vielleicht sollten wir doch einsteigen in die... Filmliebhaber aus Passion. Immer bereit, ihren Horizont zu erweitern. Ich werde heute ein bisschen den Grinch geben, glaube ich. Oh, okay. Nicht so richtig, aber so ein bisschen. So ein bisschen, okay. Was hast du denn für mich? Du hast es schon gesagt. Ich habe für dich The Fantastic Mr. Fox von Wes Anderson. Ja. Sehr schön. Und dann werde ich dir natürlich gleich mal... Moment, ich will noch sagen, was ich für dich habe. Oh. Bevor die Zuschauer abschalten, weil sie denken, oh nee, Wes Anderson. Das war gemein. Ich habe für dich Persona von Ingmar Bergman. Aber offensichtlich gibt es keine Widerrede mehr. Wir starten mit Mr. Fox und Johannes macht das Intro. Okay. Fantastic Mr. Fox, Wes Andersons erster Animationsfilm aus dem Jahre 2009. Die Erzählung basiert auf Roald Dahls gleichnamiger Geschichte über einen Fuchs und Draufgänger, der mehr aus Spaß als aus Notwendigkeit die drei reichen Farmer in seiner Umgebung ausraubt. Als die drei Farmer beschließen, den Fuchs zu töten, muss er all seine Kraft, Liebe und Cleverness zusammenraufen, um sich und seine Familie sowie die betroffenen Tiere lebendig aus dieser Situation zu manövrieren. So, Plor, und damit zu dir. Wie fandest du den Film? Zwei Kommentare vorab. Oh, okay. Johannes, du magst lakonisch erzählte Geschichten. Kann das sein? Vielleicht. Das ist schon das zweite Mal, dass du mir sowas sehr, sehr Trockenes, sehr Lakonisches Was gibst. War das andere? Doctor Who. Ah. Wo du auch immer das Gefühl hast, dass die Charaktere, nicht, dass ihnen egal ist, was passiert, aber dass sie doch relativ entspannt sind bei jeder noch so großen Katastrophe. Ja, das stimmt. Also diese trockene Erzählhaltung, hat mich nicht überrascht. Das ist das, was man von Wes Anderson kennt und damit habe ich auch gerechnet. Ja. Zweiter Kommentar, Kinderfilm, ja oder nein? Weil deine Zusammenfassung der Story war gerade so sehr, es klang wie ein netter Kinderfilm. Und ich habe zu meiner Freundin gemeint, hey, wir gucken uns den Film an, gehört zu meinen Hausaufgaben und vielleicht können wir den dann auch meinem Sohn zeigen, der 4 ist. Und was habt ihr beschlossen dann? Wir haben uns einmal kurz in die Augen geguckt und haben gemeint, nö. Aber warum? Es ist kein Kinderfilm. Also, okay. Man muss schon dazu sagen, ich habe auch eine Kritik gelesen von jemandem, der sagte, können wir vielleicht Kinder wieder an erste Stelle packen, wenn es um Kinderfilme geht? Berechtigter Einwand bei diesem Film. Ja, ich gebe es zu. Aber ich finde trotzdem, dass man aus diesem Film als Kind das rausziehen kann, was einem gefällt. Also es war auch nicht als Urteil zu seiner Qualität gemeint. Aber ich hatte das Gefühl, es gibt viele Momente, die einfach dem Kinderfilmprinzip widersprechen und die auch einfach ganz eindeutig an erwachsenes Publikum gerichtet sind. Ja, das stimmt. Und das liegt natürlich daran, dass Wes Anderson das macht, was er immer gerne macht. Er präsentiert neurotische, skurrile Charaktere, die alle so ein bisschen ihre Ticks haben. Ja. Und er mag es auch so in den Neurosen von den Leuten zu wühlen. Ja. Und diese Neurosen sind einfach viel zu erwachsen für Kinder. Das sind nicht die psychischen Probleme, mit denen sich Kinder rumschlagen. Das sind die Sachen, mit denen sich Erwachsene beschäftigen. Und das gelingt ihm auch sehr gut im Rahmen dieser Fabel, dass er erwachsene Neurosen genüsslich ausbreitet und auch ein bisschen zerflettert. Und er schafft es auch immer wieder, und das mag ich am Wes Anderson wahnsinnig gerne, dass Kinder so Phasen haben, in denen sie anfangen, so richtig erwachsen, also erwachsener als die Erwachsenen zu reden. Ja. Und dann ganz plötzlich von einem Satz auf den anderen wieder so ein ganz kindliches, naives Ding ranhaut, womit ein Humor entsteht, den ich wirklich einfach sehr mag. Ja, es war auch tatsächlich, meine liebste Figur in dem Film war tatsächlich Ash, der Sohn von Mr. Fox, der die ganze Zeit darunter leidet, dass er im Schatten seines großen Vaters steht. Mhm. Weil Mr. Fox hat einen Ruf. Er war einfach mal der beste Hühnerdieb überhaupt. Er war der beste Sportler überhaupt bei diesem großartigen Spiel, was sie spielen. Hast du die Regeln verstanden? Nein, ich habe die Regeln nicht verstanden. Ich habe es auch nicht versucht. Nach dem fünften Pfeil habe ich aufgegeben. Aber das ist typisch Wes Anderson, ne? Typisch Wes Anderson, auf jeden Fall. Und dieser Ash ist einfach eine tolle Figur. Weil er steht unter dem Schatten seines Vaters. Mhm. Und er schlägt sich damit rum, dass er sich nicht geliebt fühlt. Und vor allem, dass er immer das Gefühl hat, eine Enttäuschung zu sein. Weil er nicht so sportlich ist wie sein Vater. Weil er nicht so geschickt ist. Und zu allem Überfluss kommt dann auch noch sein Cousin. Oh Mann. Der genau all diese Talente, die an seinem Vater bewundert werden, auch aufbringt. Ja, und der Vater ist total begeistert von diesem Cousin. Und dann ist das umso schmerzhafter und schlimmer für Ash. Und er gehört nicht mal zur väterlichen Linie. Das ist aber auch die Stärke dieses Films, finde ich, dass sie einen Haufen Figuren hat, an die man sich ranhängen könnte. Also es gibt, man kann sich auch an die Frau ranhängen. Man kann sich auch wenn die Hauptfigur notwendigerweise wirklich ein paar Flaws hat, ein paar Sachen, wo man sich drüber aufregen könnte, dass er das so macht, wie er es macht. Aber auch an denen kann man sich ranhängen und sagen, das ist meine Identifikationsfigur. Man kann sich auch an den Badger ranhängen oder an das Opossum. Also irgendwie, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich fand tatsächlich die Frauenfigur, Mrs. Fox, eher die schwächste Figur des Films. Sie hat nicht so viel zu sagen, leider. Ja, sie übernimmt auch so eine sehr traditionelle Rolle, weil sie die ist, die ganzen Eskapaden, die Mr. Fox dann macht, trocken kommentiert und immer sagt, oh, brauchst du jetzt schon wieder so eine Scheiße? Du hast mir doch gesagt, du bist kein Verbrecher mehr. Ja. Ganz witzig, dass Mr. Fox von George Clooney gesprochen wird. Der macht das großartig. Und es ist so diese George Clooney-Paraderolle. Es ist fast wie in Ocean's 11, ne? Er ist der Gangster, der sagt, der vorspielt, sesshaft zu werden und der jetzt eigentlich sagt, er will nichts mehr ausrauben und der dann trotzdem nochmal einen großen Coup plant. Ja. Und Mrs. Fox hat dann eben die Rolle der Frau, die sagt, du hast mich angelogen, wie konntest du nur? Du hast gesagt, du bist kein Verbrecher mehr. Und das war doch schon eine sehr stereotype Frauenrolle. Das stimmt, leider. Das ist mir dann auch aufgefallen, aber eben erst jetzt, als ich es nochmal geschaut habe. Vorher beim ersten und bestimmt zweiten oder dritten Gucken, ich weiß nicht, wie oft ich ihn gesehen habe, ist mir das nicht so aufgefallen, weil ich den Fokus nicht so drauf gelegt habe. Erst als ich angefangen habe mitzuschreiben und Sachen aufzuschreiben, ist mir das so ein bisschen untergekommen. Mein erster Kommentar, den ich aufgeschrieben habe, stichwortartig, ich kann es einfach mal vorlesen, so rough, wie ich es hingeschrieben habe. Ja. Natürlich. Gleich am Anfang der Baum in der Mitte des Bildes. Und alles Erdfarben. Anderson. Aber ich finde, in diesem Film er zieht es nicht so schlimm durch wie in den anderen Filmen. Ja. Wirklich, das ist eine ganz, also das ist mir dann irgendwann aufgefallen, das ist sogar ein bisschen erleichternd, obwohl ich das liebe. Ich liebe seine Kadrage. Also ich finde das schon toll. Aber in diesem Film macht das nicht so dolle und es tut dem Film gut, tatsächlich. Also der Film ist ästhetisch erste Sahne. Ich fand den wunderschön. Wahnsinn, oder? Diese, also auch vor allem, wenn man bedenkt, dass der Film von 2009 ist, ja. In einer Zeit, in der Pixar und DreamWorks sich ein Battle geliefert haben um die schönsten und atemberaubendsten Bilder. Ja. Und dann mit diesem fast schon zweidimensionalen Look, den er ganz, ganz oft hat, diese totalen, wo sich Figuren auch wirklich auf einer Ebene bewegen, gar nicht in die Tiefe gehen. Ja, dieses Silhouettenartige. Genau. Ja. Und dann schnittmäßige. Dieses Konzept 12 Bilder pro Sekunde. Das ist großartig. Es wirkt abgehakt, es wirkt ein bisschen schmutzig und es wirkt vor allem wunderschön nostalgisch. Ja, und ich habe den Namen aufgeschrieben von den Typen, die das gemacht haben, und zwar McKinnon und Saunders. Ah. Die haben ihm am Anfang gesagt, er soll vielleicht nicht unbedingt darauf bestehen, dass sie echte Tierhaare benutzen, weil Tierhaare zu sehr beeinflusst werden davon, wie die Charaktere dann gelegen. Also ne, du musst ja dann ein Stückchen weiter bewegen und noch ein Stückchen weiter bewegen und so. Und Tierhaare lassen sich nicht so legen, dass sie dann so bleiben. Ja. Dadurch entsteht aber in diesem Film so, dass das Fell die ganze Zeit sich irgendwie so ein bisschen bewegt. Und man, selbst wenn sie stillstehen, bewegen sich irgendwie die Haare so ein bisschen. Und das liegt jedes Mal daran, dass du im Grunde den Fingerprint von diesem Animator in dieser Figur hast. Und ich finde das so, so schön analog. Das hat so einen unglaublich tollen Look. Ja, finde ich auch. Und das wollten die ihm am Anfang ausreden. Und dann hat Wes Anderson aber gesagt, nee, wir müssen das unbedingt so machen. Gott sei Dank. Ich musste die ganze Zeit, also offensichtlich gab es in Amerika in den 60ern und 70ern sehr viele Animationsfilme, die ähnlich aussahen, die es alle nicht über den großen Teich zu uns geschafft haben. Ich musste ganz viel an einige Animationsfilme aus der Sendung mit der Maus denken. Oh, okay. Da gibt es ja immer mal wieder diese 5 Minuten mit Musik oder so. Mhm. Und diese rougher Animation, die auch deutlich weniger Bilder pro Sekunde hat, als wir es heutzutage gewöhnt sind. Ja. Die einfach ein bisschen dreckiger wirkt und so ein bisschen Sandmännchen fällt ein bisschen mir dabei schludriger ein. Wirkt. Genau, Sandmännchen geht auch so in die Richtung. Sandmännchen hatte, glaube ich, auch so Animationssachen. Ja. Und deswegen hatte das für mich die ganze Zeit über einen sehr nostalgischen Look. Ja. Und dann habe ich nochmal nachgeschaut. In den 60er, 70er Jahren wurden sehr viele Filme produziert, die auch Wes Anderson als Inspiration gedient haben. Und es ist ziemlich klar, dass man das, also so Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Genau, und King Kong noch ein bisschen früher, der war auch so. Den haben sie auch so animiert. Du meinst den klassischen Universal? Ja, den ganz früher, den schwarz-weiß King Kong. Ich dachte jetzt eher so an Kinderprogramm, aber ja, natürlich, klar. Ja, genau. Ja, Stop-Motion ist einfach was Schönes. Das ist, also ich finde es ganz toll. Und gerade eben, wie du vorhin schon mal sagst, in der Zeit, wo Pixar angefangen hat, sich ein Battle zu liefern mit anderen, wer kann die besten Sachen animieren am Computer, und Wes Anderson einfach den Schritt zurück macht und sagt, nee, wir machen das so richtig schön analog und alt und richtig. Und da steckt so viel Handwerk drin. Ja. Und man sieht den Figuren einfach an, dass sie was Artifizielles haben und nicht versuchen, so den Realismus nach vorne zu stellen, sondern eben, naja, es ist eine Fabel. Eine Fabel ist ja auch so gebaut, dass man nicht den realistischsten Ansatz immer hat. Der einzige Film aus der Zeit, der mir einfallen würde, der einzige große Film, der das auch gemacht hat, war Wallace and Gromit. Aber das war natürlich auch ein Film, der eine lange Geschichte von Stop-Motion vor sich hatte. Ja. Weil Wallace and Gromit geht halt zurück bis in die End-80er, als es einfach CGI noch nicht im Animationsfilm groß war. Stimmt. Und da macht es irgendwie Sinn, dass sie da natürlich die Ästhetik beibehalten haben. Aber sonst fällt mir jetzt nichts spontan ein, was für ein größeres Publikum war und auch für ein jüngeres Publikum aus der Zeit, was wirklich so konsequent diese nostalgische Ästhetik verfolgt hätte. Weil damals ging es immer um größer, schneller, weiter. Ja, genau. Bestimmt gibt es irgendwas, was wir jetzt gerade nicht parat haben. Wahrscheinlich, ja. Ich versuche gerade in meinem Kopf zu kramen. Augsburger Puppenkiste, aber die haben ja dann mit... Augsburger Puppenkiste, 70er und 80er auch. Ja. Und nicht Stop-Motion. Und nicht wirklich Stop-Motion, genau. Ja, aber ästhetisch bin ich ganz bei dir. Wirklich wundervoll. Fantastischer Film. Und es stimmt auch, dass er nicht ganz so radikal dieses Wes Anderson-Prinzip verfolgt, weil er eben auch im Animationsfilm anders erzählen muss als im Realfilm. Das merkt man auch. Es gibt viel mehr totalen, es gibt vielmehr diese zweidimensionale Optik, in der auch was passiert, wenn man zum Beispiel sieht, wie der Fuchs über die Farm läuft, um da einzusteigen, dann gleich am Anfang, wenn Mr. und Mrs. Fox unterwegs sind, kurz bevor sie ihm erzählt, dass sie schwanger ist. Und dann haben wir wirklich eine lange Szene, wie sie über diese Farm gehen und die Kamera bleibt sehr statisch und bewegt sich dann nur von links nach rechts und Mr. und Mrs. Fox bewegen sich auch nur von links nach rechts. Es ist fast so eine Videospielästhetik. Ja, genau. Das ist großartig. Hat mir sehr gut gefallen. Ganz großartig. Diese fehlende Tiefe war genau das Richtige in dem Film und in ganz vielen Momenten ist es das, was für mich den Film auch auszeichnet, dass es nicht so in die dritte Dimension geht, sondern auf einer zweidimensionalen Ebene bleibt, obwohl es dreidimensional animiert ist, natürlich dadurch, dass es dass es Stop-Motion ist. Und Mr. Fox selbst, also George Clooney, hat ja wirklich einen ganz bestimmten Duktus drauf, den man bei Wes Anderson so ganz viel findet. Ja. Ich weiß nicht, was Wes Anderson seinen Schauspielern sagt, um das hinzukriegen. Trockener. Zu viel Pathos. Trockener. Und lakonischer. Ja, sie sagt ihm, dass sie schwanger ist und er sagt, du glühst ja richtig. Könnte auch die Sonne sein. diesen Humor. Ja. Diesen Humor, dafür steht für mich Wes Anderson. Also das ist wirklich großartig. Ja. Und dafür gucke ich diese Filme immer wahnsinnig gerne. Es gab sehr viele witzige Momente. Das Spiel haben wir schon erwähnt, wenn sie das dieses Spiel, was sie spielen, diesen Sport, der irgendwie so eine Art Baseball-Variante ist. Ja. Und dann fragt der Cousin Christoffersen, der neu hinzugekommen ist, sagt, ich kenne das Spiel nicht, könnt ihr mir die Regeln erklären? Der Trainer sagt, natürlich kann ich dir erklären, kein Problem. Und dann fängt er an zu erklären und wir sehen eine Grafik. Und während der Trainer dieses komplett chaotische, konfuse Spiel erklärt, werden Pfeile über das Bild gemalt. Und es gibt einfach der Moment, in dem die Bildebene aufgibt und sagt, okay, ich verstehe das nicht und ganz viele Pfeile dahin malt. Und aber das wirklich Schöne an diesem Dialog ist dann natürlich danach, dass Christofferson sagt, ah, okay, hab's verstanden, alles klar, los geht's. Und das voll gut drauf hat und noch nie so einen Schläger in der Hand hatte, aber sofort das Spiel gewinnt, weißt du? So, was natürlich für diesen armen Sohn Ash dann sofort so ein demoralisierender Moment ist. Und davon gibt es viele. Dieser arme Ash, der muss wirklich viel leiden. Oh. Aber er ist auch oft ein Arsch. Ja, natürlich. Aber es sind Kinder. Christofferson ist nämlich wirklich eine höchst sympathische Figur und zudem eine Figur, die es nicht leicht hat, weil er zieht bei Mr. und Mrs. Fox ein, weil sein Vater krank ist und er ist dementsprechend auch deprimiert und Ash macht am Anfang alles, um ihm das Leben zur Hölle zu machen. Er ist neidisch und eifersüchtig und er lässt seine ganze Wut dann an Christofferson natürlich auch aus. Der all die Sachen macht, die wir irgendwie bewundern, ne? Der sich dann hinsetzt und sagt, nee, ich nehme mir jetzt Zeit für mich, ich meditiere jetzt oder ne, was auch immer und sich tatsächlich um sich kümmert, also genau das Richtige tut. Ja, es sind beides keine realistischen Kinderfiguren. Ja. Also sowohl die Wut von Ash als auch der entspannte Umgang damit von Christofferson entsprechen nicht dem, wie sich Kinder verhalten. Nee, natürlich nicht. Auch Ash ist in seiner Wut sehr gezügelt, sehr gehemmt. Und das ist auch ein Moment, was sich meiner Meinung nach durch den gesamten Film zieht und was ich auch ein tolles Moment finde, dass die Figuren, wenn sie sich unterhalten, alle sehr, sehr erwachsen sind und sehr rational sind. Und dann gibt es immer diese wunderbaren animalischen Ausbrüche. Das ist so großartig. Wenn Mr. Fox beim Frühstück sitzt und seine Zeitung aufgeschlagen hat und sich unterhält über die Arbeit, über das, was ansteht, was alles er machen sehr muss. Alles sehr würdevoll. Sehr würdevoll, sehr erhaben. Und dann isst er sein Frühstück und stürzt sich auf den Teller und er wird einfach zum Tier. Das haben sie ein paar Mal im Film, ja, dass dieser Kontrast so ganz wunderbar dargestellt wird. Das ist schön, weil auch Mr. Fox dann zwischendurch sagt, wir sind nun mal wilde Tiere. Das ist halt so. Es gibt eine Szene, ich will nicht vorgreifen, es gibt eine Szene, in der sich das sehr stark zeigt, die sehr düster ist und die für mich allein schon der Hauptgrund ist, dass ich sagen würde, nein, den Film will ich meinem vierjährigen Kind nicht zeigen. Oh. Aber dazu kommen wir später nochmal. Oh Gott, da bin ich jetzt gespannt drauf. Ach, ich dachte, du wüsstest jetzt schon, welche Szene ich meine. Nee, ich weiß gerade nicht genau, welche Szene du meinst. Okay. Ich versuche gerade mal so ein bisschen durchzugehen, wo wir jetzt sind und dass wir die Geschichte einmal roundabout erzählen. Christofferson kommt bei Mr. Fox an, der beschlossen hat, kein Dieb mehr zu sein und der jetzt Er hat eine Kolumne. Er ist Autor und er hat sich zur Ruhe gesetzt, kann man nicht sagen. Er macht einfach einen anderen Job, weil er eben das Kind gekriegt hat. Das war einfach die Initialzündung. Mhm. Und Mrs. Fox, wie gesagt, ist auch die, die da einen sehr großen Einfluss auf ihn hatte. Und dann gibt es allerdings ein Wohnungsangebot. Genau, dieses Wohnungsangebot ist ganz wunderbar dargestellt, weil er ist halt am Tree-Shopping, weißt du, so er geht von einem Baum zum nächsten und guckt sich die Bäume an, wo man so einziehen könnte, was eine ganz tolle Vermenschlichung ist dieser ganzen Situation. Und irgendwie fragt er dann nach einer Eiche und der Makler meint, naja, in deiner Price-Range sind Eichen ganz schwer zu kriegen, was ich sehr schön finde. Und dann ist er gar nicht so begeistert von dieser Wohnung, guckt aber dann aus dem Fenster und sieht dort die drei großen, reichen Farmer der Umgebung und fühlt sich zurückversetzt in seine alte Zeit als Dieb und Draufgänger und nimmt dann die Wohnung. Ja. Nur deswegen anscheinend. Und das ist offensichtlich der Punkt, wo die Vorlage beginnt. Hast du die Vorlage gelesen? Ich habe sie nicht gelesen, nein. Ich nämlich auch nicht, aber offensichtlich ist es eine sehr kurze Geschichte und die setzt da ein, wo er in den Baum einzieht und endet dann auch der Film macht offensichtlich das, was man bei einer Roald Dahl-Geschichte öfter machen muss, wenn sie zu kurz ist. Ja. Baut nochmal ein großes Primborium drumherum. Okay. Hm. Was aber auch logisch ist. Ja, natürlich. Also das macht er ganz toll. Kindergeschichte setzt er in einen großen Film. Aber genau, da beginnt die Kindergeschichte. Er zieht in diesen Baum ein, weil er die Bauern überfallen will. Okay. Ein letzter großer Coup. Ja. Die und drei reichen Bauern mit ihrem Wein und ihren Hühnern und ihren Gänsen. Er hat sogar noch einen Berater, so einen Badger, der ihm sagt, kauft den Baum nicht. Da ist irgendwie, diese drei Farmer sind wahnsinnig gefährlich. Und dann liefern die sich plötzlich so einen tierischen Kampf in diesem Büro. Ja, das ist wunderbar. Einen Haufen Drohgebärden. Und dann sinken sie erschöpft zusammen und er sagt, just by the tree. Wieder das Animalische. Wenn sie sich plötzlich anknurren, es kommt auch aus dem Nichts. Ja. Sie sind so distinguiert. Sind elegante Männer im mittleren Alter, die was erreicht haben im Leben. Genau. Und dann werden sie zu Tieren. Und ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn dieses Animalische rausgekommen ist, weil es war einfach auch so ein Bruch mit dieser lakonischen Erzählhaltung. Ja, genau. Weil der Film bemüht sich sonst drumherum, alles sehr lakonisch, sehr trocken und auch sehr elegant zu erzählen. Mhm. Und dann gibt es diese Interludien, wo du denkst, wow, okay, Tiere. Ich finde deswegen auch, also das ist einer der guten Beispiele für ein Timing von Wes Anderson, was oft ungeschlagen ist, finde ich. Weil der auch in allen anderen Filmen, die ich von ihm kenne, ich bewundere sein Timing für bestimmte Sachen. Für eine Komik, für eine Erzählweise, sein Gespür dafür, was lasse ich weg. Ne? Eine Story erzählt sich ja oft über die Lücken. Und das finde ich bei ihm ganz großartig. Da muss ich jetzt wohl mit dem halb konsequenten Anderson-Bashing anfangen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, es gibt zwei Gefahren, die bei Anderson immer da sind. Ja. Und die sich auch beide in dem Film zeigen. Das eine ist das Problem, dass er Gefahr läuft, dass seine Filme Style over Substance sind. Und das ist in diesem Film auch so ein bisschen der Fall. Dass er so in seine Ästhetik und so in seinen Stil verliebt ist und auch so in seine Ideen, die zu diesem Stil gehören. Mhm. Dass er sich aber dabei in einer Komfortzone bewegt und oft an der Oberfläche bleibt, was die eigentliche Geschichte betrifft. Er hat seine Charaktere hingestellt, er hat ihnen bestimmte Neurosen gegeben, bestimmte Ticks, das sind bestimmte Archetypen. Und dann passiert mit denen das, was man irgendwie erwartet. Und es sieht alles wunderschön aus und es ist witzig und es ist toll erzählt und schwungvoll. Aber es bleibt halt doch an der Oberfläche, wo man vielleicht ab und zu mal ein bisschen tiefer tauchen könnte, ein bisschen mehr auch die Klischees aufbrechen könnte. Dafür ist so Wes Anderson nicht unbedingt der Typ. Also, dass er seine Archetypen ein bisschen tiefer gestaltet, meinst ja, du? Ja, ein bisschen, genau, ihre Neurosen und Macken auch ein bisschen herausfordert und auch andere Seiten von ihnen offenbart. Bei ihm hat man oft das Gefühl, dass seine Figuren wandelnde Neurosen sind. Der halt bekommt so ein Label aufgedrückt. Ja. Und dann geht er aber auch mit dem Label vom Anfang bis zum Ende des Films. Das ist bei Esch der Fall. Mhm. Das ist bei Christofferson der Fall. Mhm. Es ist bei Mr. Fox auch der Fall. Definitiv. Bei Mrs. Fox ist es ganz extrem der Fall. Mhm. Ja, Mrs. Fox macht ja auch keine Wandlung durch. Mr. Fox macht das. Aber ich glaube, dass das von Wes Anderson als Bedingung gilt, um die Geschichte so zu erzählen, wie er sie erzählt, um auch diese Momente erzeugen zu können, die er braucht, um diese zutiefst menschlichen Situationen hervorbringen zu können, auf seine Art und Weise, dass diese Archetypen aufeinandertreffen und Dinge verhandeln miteinander. Ich glaube, das funktioniert nur deswegen so. Ich glaube, er verliert sich dann auch manchmal einfach in der Ästhetik. Es müssen Dinge passieren, weil sie so gut aussehen. Oder so interessant aussehen. Hast du ein oder witzig. Beispiel, was, wo du sagst, das ist eine eindeutig ästhetische Entscheidung gewesen? Ach, ganz viel. Also der ganze Heist, der im Mittelpunkt des Films steht. Ja. Wie sie da einbrechen, wie die Dynamik dann zwischen den Charakteren beim Einbruch ist. Wie sie auf den Wachmann die Ratte treffen, der da so ganz cool lässig sitzt und sagt, hey, ich habe einen neuen Job und es ist klar, diese Figur ist eigentlich nur da, weil es muss jetzt diesen Überraschungsmoment geben, es muss jetzt diesen Schwung geben, der in die Geschichte reinkommt. Mhm. Und die Figuren ordnen sich so ein bisschen dem Geschehen und auch ein bisschen der Ästhetik unter. Mhm. Also, dass die Figuren sich dem Geschehen unterordnen müssen, ist irgendwie klar bei einem Film, aber der Ästhetik nicht unbedingt, ja. Okay. Ich glaube, es fehlt dann manchmal so ein bisschen die Möglichkeit zur Überraschung. Das ist es halt auch, weil du weißt natürlich, wie Mr. Fox handeln wird. Es ist eine Fabel. Du weißt, wie die Moral irgendwie aussehen wird, auch wenn das tatsächlich ganz, ganz witzig ist, dass Mr. Fox selbst keine große Moral kriegt. Aber die große moralische Geschichte ist natürlich die von Ash. Vielleicht habe ich das auch zu sehr gesehen, weil ich diesen Charakter so mochte. Aber es ist klar, in welche Richtung das geht. Und es gibt einen Versöhnungsmoment. Und es ist wenig überraschend alles darin. Und es gibt die Bösewichte. Und es gibt keinen Bruch mit diesen Bösewichten, die einfach Abziehbilder von bösen Bauern sind. Und unsere Sympathie ist auch immer auf der Seite von Mr. Fox. Ja, definitiv. Das wird auch nicht gebrochen. Selbst wenn es klar ist, er ist ein Verbrecher, gibt es eigentlich nie den Moment, wo seine Art, die Dinge zu erledigen, in Frage gestellt wird. Obwohl er sehr viel Leid auslöst bei seinen Mittieren. Ja, das ist schon krass. Aber der Film stellt ihn trotzdem nicht so wirklich in Frage. Die anderen stellen ihn in Frage und die anderen konfrontieren ihn auch, aber der Film selbst behält seine Perspektive und Vor allem wegen des Endes, ne? Sie sind am Ende in diesem, das erzählen wir da, aber das Ende ist schon, unterstützt natürlich deine These, dass er im Grunde sagt, ja, Fuchs, du machst es schon richtig. Ja. Du brauchst ja nicht wirklich, du musst dich nicht ändern groß, du brauchst keinen wirklich anderen Ansatz. Ja. Und die Probleme werden dann natürlich auch sehr leicht, sehr einfach gelöst. Mhm. Das Ende ist natürlich besonders krass, was das betrifft. Ja. Dass es so einen einfachen Ausweg gibt. Es gibt eine ausweglose Situation. Mhm. Aber um in diesem Drive zu bleiben, finden wir hier einen guten Ausweg. Genau. Und dieser Drive ist auch tatsächlich, dass wir ein zweites, jetzt fällt mir auf, ich habe sogar drei Sachen, über die ich ein bisschen lästern könnte. Wes Anderson erzählt diesen Film mit einem gewissen Drive. Und was er dazu benutzt, sind vor allem diese Zwischentitel, mit denen er auch spielt, was auch echt ganz witzig ist, wenn eine Figur zu dem Zwischentitel guckt quasi und irgendwie, wenn so ein bisschen die vierte Wand aufgebrochen wird damit. Aber ich fand den Film durch diese Zwischentitel teilweise furchtbar hektisch. Obwohl er eigentlich lakonisch erzählen will, obwohl er eigentlich entspannt erzählen will, hatte ich das Gefühl, er hetzt so ein bisschen von Kapitel zu Kapitel. Er hat ein Tempo, das schon ziemlich anzieht, ja. Und ich dachte nur, oh, jetzt schon wieder wird ein neues Kapitel aufgemacht und Leute, gibt doch der Geschichte mal ein bisschen Raum zum Atmen. Und am Schluss bin ich jedes Mal zusammengezuckt, wenn wieder so ein großer Titel da war. Und es war klar, okay, wir springen weiter. Wir kommen nicht so ganz zur Ruhe. Ja, es gab den Punkt, wo ich das Gefühl hatte, das ist nicht intendiert, dass der Film so gehetzt wirkt dadurch. Er will einen Drive haben, er will Schwung haben, aber er wirkt auch ein bisschen gehetzt, weil er so von Titel zu Titel springt. Aber ich finde es wirklich schön, vor allem diese Einführung in den Diebstahl dann. Ne? Sie gehen ja dann los. Der erste Diebstahl wird noch ein bisschen ausführlicher erzählt. Er rekrutiert den einen Freund da, dann gehen die los. Das Opossum, ne, ist das. Und dann Kylie wird der zweite. Kylie, genau. Und dann wird der zweite Diebstahl schon nur noch über die Überwachungskameras erzählt. Was ich eine ganz tolle Idee finde. Natürlich, tolle Szene, wunderschön. Diese Bilderabfolge ist fantastisch. Das großartig. Ist so witzig. Ich habe gelacht und es ist wirklich toll. Und das ist aber auch das Tempo, ne? Du brauchst nicht irgendwie Schnitt, Schnitt, Schnitt da noch und dort noch und dort noch, sondern du hast ein Bild, was irgendwie alles erzählt in einem Tempo, was du sonst nicht hinkriegen würdest. Das meine ich wahrscheinlich mit Style over Substance. Wie gesagt, Substance-Style großartig. Total. Ich hatte Spaß, es war witzig, aber es war natürlich alles darauf ausgerichtet, dass es diesen Witz gibt. Ja. Diese Szene war nur dieser eine Witz, der erzählt werden sollte. Ja. Und der wurde fantastisch erzählt. Alle mussten lachen, alle hatten Spaß. Aber halt mir auch nicht. Okay, na gut. Und was ich auch schön finde, ist, dass im Grunde die Entwicklung der Frau ins Misstrauische, was passiert hier, im Grunde nur über die Vorratskammer erzählt wird. Ja. Sie macht die Kammer auf, da liegt so ein Hühnchen und sie denkt sich, wo kommt das her? Das hat auch so ein Label. Ja, das ist ein Label. Er ist aber auch gewitzt, dieser Mr. Fox. Das ist wirklich schön. Das meine ich mit der Mut zur Lücke auch, dass sie sozusagen, dass er nicht unbedingt alles auserzählt, sondern dass einfach nur, okay, ich verstehe dadurch, dass es nur diesen Schnitt in die Vorratskammer und ihre Stimme, die sagt, weiß ich, was passiert. Und das ist toll. Es gab viele tolle Zeitraffer, das fand ich auch sehr schön. Es wurden viele Sachen angedeutet in ihrer Entwicklung und die wurden dann sehr schnell abgehakt. Mhm. Und das brauchte der Film aber auch nicht. Der hatte das Tempo und er hatte die Erwartungshaltung in der Geschichte, dass es klar war, an welchem Punkt wir jetzt gerade sind. Also er konnte wirklich viel auslassen, ohne dass man das Gefühl hat, verloren zu sein. Was natürlich auch daran liegt, dass die Geschichte im Grunde sehr einfach ist. Es ist ein sehr einfaches Konzept. Ja. Fuchs stiehlt bei drei Bauern. Drei Bauern wollen sich rächen. Fuchs hat Probleme. Mhm. Tiere müssen sich zusammenraufen. Genau. Können wir einfach einmal die Ratte nochmal besprechen, die da im Keller ist und sehr flirty mit der Frau umgeht und auch andeutet, dass Mrs. Fox sehr umtriebig war in ihrer Jugend. Ja, stimmt. Und sie dann auch irgendwann mal sagt, am I being flirted with by a psychotic rat? Die Ratte ist großartig. Ganz großartig. Was für ein toller Gegenspieler. Von Willem Dafoe gesprochen. Ja, super. Und ein ehemaliger Kumpane von Fox. Also offensichtlich waren sie früher Partner, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die Ratte hat eigentlich eine kriminelle Karriere hinter sich. Und natürlich gibt es keinen besseren Wachmann als einen ehemaligen Kriminellen. Und dadurch verbindet die Ratte und Fox auch so eine gewisse Hassliebe. Ja, genau. Und auch einen gewissen gegenseitigen Respekt. Ne? Also auch wenn sie wirklich, wirklich fies zueinander sind, sie haben einen Respekt zueinander. Ja. Und die Ratte ist einfach großartig, hinterhältig, cool, lässig. Machst du fast schon so Westside-Story-Moves? So dieses, weißt du, wo er mit dem Sack kommt, um den Sohn zu entführen oder einmal einzusacken? Der perfekte Bösewicht. Der perfekte Bösewicht. Im Kontrast zu Mr. Fox. Ja. So, und Nummer drei, ziehen sie dann halt auch durch den dritten Heist da, bei dem Cider. Und dann beschließen die Farmer, den Fuchs zu töten. Ja, jetzt wird zurückgeschlagen. Und das artet natürlich völlig aus. Ich finde es auch ganz großartig, dass sie am Ende wirklich mit den Baggern ankommen und alles aufreißen, um diesen einen Fuchs zu kriegen. Also völlig drüber. Lass uns über Kollateralschäden reden. Dann sind nämlich die Tiere des Waldes alles andere als gut, auf den Fuchs zu sprechen. Ja. Weil die werden natürlich in Mitleidenschaft gezogen, wenn die Bauern das harte Geschütz auffahren. Ja. Da müssen sie sich irgendwie zusammenraufen und eine Möglichkeit finden, zurückzuschlagen, beziehungsweise eben sich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Wir sollten eine wichtige Szene, die dabei passiert ist, als der Baum noch belagert wird, bevor sie mit den Baggern auffahren, schießen sie auf den Fuchs. Was ich übrigens auch eine ziemlich grausame Szene fand für einen Kinderfilm, wenn sie ganz klar ist, wir wollen den jetzt töten. Ja. Und normalerweise ist das eigentlich in diesen Filmen immer ganz witzig, dann wird ein bisschen geschossen und das Tier entkommt und armer Mr. Fox wird getroffen und verliert dabei seinen Schwanz. Ja. Den sich fortan einer der Bauern als Krawatte ansteckt. Findest du nicht, dass das Kinder durchaus okay damit klarkommen gut? Ich glaube, also nicht alle Kinder, ich glaube, viele Kinder kommen damit gut klar. Ich fand es vor allem grausam, wie es dargestellt wurde. Und das ist keine Kritik an dem Film, sondern das fand ich eher bewundernswert, dass er sich wirklich traut, Gewalt zu zeigen, als das, was sie ist, weil es ist ein brutaler Akt, der da passiert. Ja. Und es wird nicht einfach am Ende vielleicht ein bisschen, aber es wird nicht einfach weggewischt. Es ist wirklich ein hartes Schicksal, was Fox da trifft. Er verliert seinen Schwanz. Ja. Und er hat dann auch eine Wunde. Man sieht das. Ja. Und das Kind fragt noch, der wächst doch nach, oder? Und er sagt, nee, ich werde mein Leben lang ohne Schwanz rumlaufen müssen. Das führt ja dann auch dazu, was ja plotrelevant ist, dass die Kinder dann versuchen, den Schwanz wiederzuholen. Genau. Das ist die Redemption-Story von Ash und vor allem die Buddy-Story von Ash und Christopherson. Also Ash beschließt, er will den Schwanz zurückholen, weil er seinem Vater natürlich beweisen will, dass er mutig und tapfer ist. Und er nimmt Christopherson mit, weil Christopherson ist einfach drauf. Ja. Übrigens, das fand ich tatsächlich, das, um nochmal zu Ash zu kommen, mit dem ich teilweise auch wirklich mitfühlen konnte, ich fand das so eine traurige Szene, dass Fox und Kylie dann Christopherson mit zu ihren Beutezügen nehmen. Ja. Und dann kommen sie zurück nach Hause. Und Ash hat die ganze Zeit gesagt, ey, ich will auch mitkommen. Und Fox hat gesagt, das ist nichts für dich, das ist nichts für Kinder in deinem Alter. Und dann kommen sie nach Hause und dann sieht Ash, dass sie Christopherson, auf den er sowieso schon neidig und eifersüchtig ist, mitgenommen haben. Ja, sehr tragisch. Das war wirklich eine traurige Szene. Und es ist, also, der Film hat in dem Moment auch keine Angst davor, wirklich klassisches Kinderleid zu zeigen. Nämlich so diese ganz natürliche Angst, von den Eltern nicht respektiert zu werden, nicht geachtet zu werden oder sogar eine Enttäuschung für die Eltern zu sein. Ja. Das war wirklich gut gemacht. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass Ash motiviert ist, um zu sagen, ich will es meinem Vater beweisen, ich hole jetzt seinen Schwanz zurück. Ja. Und er geht mit Christopherson zusammen auf diese Mission und diese Mission scheitert allerdings. Mhm. Und dann wird Christopherson verhaftet, ja, gefangen genommen. Ja, Christopherson wird gefangen genommen. Damit endet diese Sequenz des Versuches, den Fuchsschwanz wieder zu bekommen. Übrigens wurde auch viel geraucht in dem Film für einen Kinderfilm. Also für einen Kinderfilm unserer Zeit. Ja, sie werden von der Frau erwischt, die reinkommt und eine Zigarette hat. Und ja. Es wird viel geraucht und gesoffen. dazwischen passiert noch, während, also die sind ja alle im Exil dann, die Tiere, weil sie flüchten mussten, haben sich da reingegraben. Und dann passiert eine Szene, wo sie in der Kanalisation gelandet sind und Mrs. Fox endlich mal mit Mr. Fox redet. Und zwar vor einem Wasserfall. Ganz klassisch. Irgendwie so ein ich weiß nicht genau, welche Szene er sich als Vorbild genommen hat, aber man hat das Gefühl, man kennt diese Szene. Vor einem Wasserfall stehen die beiden, die sich eigentlich lieben und müssen darüber reden, was jetzt eigentlich das Leben darf und was wie er da wieder rauskommt und dass er ja eigentlich wie er versprochen hatte, das nicht mehr zu machen und dass er verkackt hat. Und er als Grund eigentlich immer nur anführen kann, I'm a wild animal. Ja, das ist so. Ja. Und das ist auch wieder dieses Animalische. Das Tolle ist dieser Bruch, das ist eigentlich nicht das, was man sonst kennt von Geschichten, die Tiere als Protagonisten oder Protagonistinnen haben. Mhm. Die Tiere in Filmen verhalten sich selten animalisch. Also wir kennen natürlich die Disney-Tiere, wir kennen die Pixar-Tiere. Das sind keine animalischen Wesen, sondern die sind komplett anthropomorphisiert. Ja. Johannes? Ja? Spürst du, was ich spüre? Oh mein Gott, oh mein Gott. Sie kommt. Oh nein. Sie kommt. Die Top 3. Ah! Oh mein Gott. Wir brauchen dringend einen Jingle dafür. Ja, definitiv, wir brauchen einen Jingle. Die Top 3. Top 3 Filme mit tierischen Protagonisten. Mann. Oh mein Gott. Ah. Willst du loslegen? Ich habe wieder nur eine Liste voll gemacht, ohne meine Nummern zu vergeben. Warum eigentlich? Ach, das ist doch das Wichtigste an diesen Listen. Ah, ich lasse Fantastic Mr. Fox jetzt da raus, obwohl er definitiv ganz oben wäre. Honorable Mention, Mr. Fox. Mr. Fox. Fang du mal an mit deiner 3. Ich muss noch kurz überlegen. Meine Platz 3 ist Watership Down. Nein. Von Martin Rosen. Der ist doch so gruselig. Großbritannien 1978 und genau aus diesem Grund. Oh nein. Weil er eine Geschichte mit tierischen Protagonisten erzählt und alles andere als dieses nette, süße Musical ist, in dem die Tiere sich alle menschlich verhalten, sondern es ist wirklich düster, es ist wirklich abgefuckt. Ich meine, es geht um Genozid, es geht um Faschismus, ja. Es geht um Mord und Totschlag und um Albtraumsequenzen und ein Film, der mich als Kind unglaublich mitgenommen hat. Ich glaube, ich war viel zu jung, als ich den gesehen habe für diesen Film. Aber aus 1972 ist das Buch von Richard Adams. Und der Film ist aus dem Jahr 1978 ganz großartig, düstere Verfilmung eines eigentlich Raven-Romans? Ich weiß nicht, ich kenne das, ich kenne die Vorlage nicht. Ich habe sie auch nicht gelesen, da müsste mir jetzt jemanden fragen. Ich wüsste ja, wer sie gelesen hat. Ich weiß, man kann sie anders umsetzen. Man kann sie anders umsetzen. Man kann sie fröhlicher umsetzen und kindgerechter. Und das hat dieser Film nicht gemacht und dafür liebe ich diesen Film, weil der ist echt düster, der ist echt schwer, der hat echt harte Themen. Oh mein Gott. Ich erzähle das mal an dieser Stelle. Ich spiele ja auch Kindertheater. Und unser erstes Stück, was wir überhaupt je umgesetzt haben, inzwischen, also nach dem zweiten Stück, bei dem zweiten Stück haben wir angefangen, das selbst zu schreiben, alles und ohne Vorlage. Aber unsere erste Vorlage war eben Watership Down. Ja. Und wir haben uns den Film zusammen angeschaut und gedacht, oh mein Gott, nein, das tun wir bitte nicht den Kindern auf der Bühne auch noch an. Und haben das sehr anders erzählt. Das Theaterstück ist sehr anders, fröhlich, bunt. Es wird jongliert, es wird getanzt. Ja, genau. Ein tolles Theaterstück. Danke, danke. Wir haben es irgendwann abgelegt, aber Also für mich wäre als Kind, ich habe es zum Glück nicht gesehen als Kind, für mich wäre es traumatisch gewesen, glaube ich, dieser Film. Ist wirklich hart. Okay, also ich würde dann einfach mal mit den Klassikern einsteigen und ganz viel links und rechts links liegen lassen. Es gibt viele Filme, die ich ganz toll fand. Als Honorable Mention würde ich Mr. Ed mal machen, weil das eine Serie ist und kein Film. Wirklich? Ja, Mr. Ed. Du fängst mit einem redenden Pferd an. Ja, das war großartig. Okay, es kann von da an nur besser werden. Und ich komme zu Das Dschungelbuch. Oh, okay, interessant. Das Dschungelbuch ist einfach... Welches Dschungelbuch? Der Klassiker von früher, die Comic-Verfilmung von Disney von ganz früher. Ich glaube, das ist einfach ungeschlagen, ganz toll. Ist toll. Und welches ist dein Lieblingstier in dem Buch? Es kommen viele Tiere vor. Ich glaube, der Bär. Ja, Baloo. Ja. Hast du die Neuverfilmung gesehen? Ich glaube nicht, nee, die Realverfilmung. Nee, die habe ich nicht gesehen. Schau sie dir an. Ganz toll. Ich war total begeistert. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie das so gut machen. Sie haben es wirklich geschafft, die Vorlage ein bisschen düsterer zu machen, ein bisschen größer, ein bisschen monumentaler und an den richtigen Stellen auch ein bisschen anders erzählt. Hm. Genau, Dschungelbuch, toller Film. Toller, also wirklich toller Film. Interessant, dass deine erste Wahl ist mit einem menschlichen Protagonisten, wo die Tiere nicht Statisten sind, aber eher so. Ja, aber das ist schon wirklich. Also die ich als Kind habe den Protagonisten nicht in dem Kind gesehen. Aus irgendwelchen komischen Gründen waren dir einfach die Tiere viel wichtiger. Ja. Das sind ja auch sympathische Tiere. Ja. Baloo, der Bär ist toll. Ganz toll. Und die Schlange und weißt du, dieses ganze, ich weiß nicht, das hat ein ganz tolles Gefühl gemacht. Die Dynamik zwischen Baloo und dem Panther, wie heißt der Panther nochmal? K, nee, die Schlange heißt K, oder? Ja, genau. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das muss ich kurz nachschauen, damit es mir besser geht. Weil das, die Dynamik... Ich ziehe mir mal noch schwarzen Tee ein. Möchtest du auch noch schwarzen Tee? Sehr gerne. Okay. Die Dynamik zwischen Baloo und Bagheera, die ist fantastisch. Weil, Bagheera. Genau. Und Baloo, der gemütliche, entspannte Bär, der einfach nur das Leben genießen will, eigentlich so ein Proto-Anarchist. Und dann haben wir Bagheera, der sehr auf Regeltreue setzt, auf Ehre und auf Verantwortungsbewusstsein. Und sie sind die besten Freunde eigentlich. Und es ist toll, wie sie um die Seele von Mowgli kämpfen und sich trotzdem gegenseitig respektieren. Ja, das ist schön. Das ist so ein, auch ein, ich glaube, das ist das, was mich an diesen Tierprotagonisten und diesen Tierfilmen so, diese Vermenschlichung und dieses zutiefst Menschliche, was du damit darstellst irgendwie. Irgendwie wird alles nochmal menschlicher. Ja. Warum auch immer man über Tiere das schafft, da so reinzukommen, weil die irgendwie reißt das eine Hürde ein, die sonst im Realen da ist. Vielleicht weil die Tiere, wenn du Tiere erzählst, kannst du auf so viel verzichten, was sonst bei menschlichen Geschichten drumherum ist, der ganze Konsum, der ganze Besitz und das ist das stimmt. So ein bisschen so back to the nature, zurück zum Ursprung. Ja. Also fast so als eine Möglichkeit, anthropologisch zu erzählen, zu sagen, das ist eigentlich der Mensch, der auch nur ein Tier ist. Das ist ein Lebewesen, das diese einfachen Bedürfnisse hat. Stimmt. Also das wichtige Wort dabei ist eigentlich. Das hier ist eigentlich der Mensch. Wenn wir uns das alles mal wegdenken, was wir uns als Gesellschaft an Steinen in den Weg gelegt haben, in unsere Menschlichkeit so verlieren an Kapitalismus und an diesen ganzen anderen Kram, ne? Arbeitsleben, und wir müssen alle ganz ernst bestimmte Dinge machen. Wahrscheinlich ist es genau das, ja. Vielen Dank für den Tee. Gerne, gerne. So, Dschungelbuch, auf jeden Fall toller Film, ja. Geh ich mit. Und guck dir das Remake an. Ich guck mir das Remake an. Vielleicht reden wir darüber dann mal noch. Ja, ich habe tatsächlich von den Disney-Remakes auch sonst doch Lion King habe ich gesehen und fand ihn eher so meh. Und ja, bei den anderen schrecke ich so ein bisschen zurück, weil ich schon die Trailer eher doof fand. Und okay. Ich glaube, wahrscheinlich ist das einzige von diesen Live-Action-Disney-Remakes, das wirklich gelungen ist. Platz 2. Platz 2? Was ist denn Platz 2? Mrs. Brisby und das Geheimnis vom Nim aus dem Jahr 1982 von Don Bluth, ehemaliger Disney-Zeichner. Okay. Der dann seine eigenen Zeichentrickfilme gemacht hat. Ich glaube, also du guckst so fragend, als ob du nicht wüsstest, von wem ich rede. Ich weiß genau, was du meinst. Er hat bei Disney gearbeitet und hat dann aufgehört, dann hat sein eigenes Ding durchgezogen, und zu seinen bekanntesten Filmen gehören wahrscheinlich Fievel der Mauswanderer. Oh mein Gott, daran habe ich gar nicht gedacht. Fievel. Oh, als Kind geliebt. Und In einem Land vor unserer Zeit. Oh, stimmt, das gibt's ja auch noch. Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel. Das dürften so seine bekanntesten sein. Wahrscheinlich. Und das Geheimnis von Nim, Miss Brisby und das Geheimnis von Nim, ist wahrscheinlich, also hätte ich eigentlich als so seinen bekanntesten gesehen, aber offensichtlich nicht. Nee. Im Mittelpunkt steht die Ratte Mrs. Nim, die eine fantastische Heldin und Kämpferin ist, die einem großen Geheimnis auf der Spur ist. Es ist irgendwie eine ganz obskure Mischung aus Öko-Thriller und Fantasy und Märchen und Fabel. Und für einen Kinderfilm auch sehr erwachsen, sehr unheimlich. Mhm. Ein wunderschöner Film und ein gutes Kontrastprogramm auch zu den Disney-Filmen aus der damaligen Zeit. Okay, cool. Okay, vielleicht muss ich den auch mal gucken. Mein Platz 2 ist... Ich bin genauso überrascht wie du, was ich gleich sagen werde. ich nehme jetzt Ratatouille und Ice Age weg. Susi und Strolch auch und Animal Farm auch. Du hast so eine lange Liste. Finding Nemo. Oh, ja. Ja, toller Film. Der ist wirklich toll, weil auch zutiefst menschlich. Ja. Und die Figuren sind so, die haben alle so ein tolles Bedürfnis nach bestimmten Dingen. Also die haben ihre eigenen Ziele und jedes Tier hat seinen eigenen Pfad im Leben. Und da kommt das so dolle durch in diesem Film. Das finde ich super, großartig. Dory ist der tollste Charakter, den Pixar geschrieben hat. Den Pixar je geschrieben hat wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Dory ist so fantastisch, großartig. Und wieder so ein Film, der so düster anfängt. Diese Filme mit tierischen Protagonisten sind auch immer so düster. Ich meine, es stirbt die 90% der Familie, 99% der Familie gehen drauf. Es bleiben nur Vater und Sohn zurück. Oh. Ja. Ja. Toller Film. Großer Film, ja. Dein Platz 1? Mein Platz 1, König der Löwen, 1990. Echt, ja? Disney. Oh, stimmt, ich liebe König der Löwen. Das ist mein liebster Disney-Film. Wahrscheinlich bei der Liste der liebsten Zeichentrickfilme auch ganz weit oben. Okay. Ich kann ihn jedes Mal wieder gucken. Ich bin immer davon berührt. Ich weiß, es gibt unglaublich viel Kritik an dem Film. Ja. Wegen dies und wegen das. Und ich finde, der ist einfach Disney-Zeichentrickkunst in Perfektion. Okay. Und dazu dann auch noch so eine kleine Hamlet-Geschichte. Stimmt. Und Hakuna Matata, aber vor allem Circle of Life. Und die Songs sind einfach, normalerweise haben Disney-Filme immer so 2-3 Filler-Songs. Hm. Bei König der Löwen passt jeder einzelne Song. Und jeder einzelne Song ist geil. Du hast so recht. Die Geschichte ist toll. Die Zeichenkunst ist der Wahnsinn. Diese Eröffnungsszene über der Prärie, wenn die Tiere zum Felsen gehen und dann die Kamera zoomt hoch und wir sehen den Felsen, wir sehen die Geburt und it's a circle of life. Das ist einfach groß. Meisterwerk. Okay, hast du davon die Realverfilmung gesehen? Ja. Und die war mehr so, es funktioniert einfach nicht. Also es ist, vor allem Realverfilmung ist so sehr weit ausgeholt, wenn die Realverfilmung komplett am Computer entworfen wurde. Ja, klar. Okay. Aber bei Dschungelbuch ja wahrscheinlich auch, oder nicht? Nee, Dschungelbuch hat einen Schauspieler. Ah ja, stimmt. Mowgli natürlich muss ja einen Schauspieler haben dafür, ja. Okay. Und es spielt auch tatsächlich im Dschungel. Bei König der Löwen haben sie alles animiert, auch die Umgebung. Verstehe. Mein Platz 1 ist Paddington. Ah. Das ist schön. Paddington. Ja. Ich war so überrascht, als ich den Film gesehen habe. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass er so viel Herz und so viel Action und so viel, ich weiß nicht, ist ganz toll. Ich habe den ja erst vor kurzem zum ersten Mal gesehen, an Silvester. Viel zu spät. Mit meinem Sohn zusammen. Und ich war auch hin und weg. Es gibt wenige Kinderfilme, die diese Qualität haben, die es schaffen, Kinder und Eltern zu begeistern, die Kinder ernst zu nehmen, gleichzeitig trotzdem immer auf so einem gewissen niedlichen Level zu bleiben, nicht zu überfordern. Ja. Oh ja, einer der besten Kinderfilme der letzten 20 Jahre, wenn nicht sogar darüber hinaus. Ja. Da bin ich ganz bei dir. Den zweiten habe ich noch da liegen, den habe ich noch nicht geguckt, aber der Anfang war schon sehr vielversprechend. Ich glaube, der ist ähnlich gut wie der erste. Ja, ich glaube auch, ich habe ihn gesehen und ich glaube, ich fand den genauso gut wie den ersten. Ich kann mich gerade nicht genau erinnern. Lass uns doch mal gerne zurückgehen dann in unser, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Beim Animalischen und bei den Tieren, die animalisch sind. Wir sind bei den Tieren. Wir kommen schon so ein bisschen zum... Ja, unser Ende irgendwann, ne? Genau. Aussprache vor dem Wasserfall. Genau. Es tut ihm leid, er ist so, wie er ist. Er fühlt sich nicht gut, wenn er nicht alle überzeugen kann, dass er der Beste, Schnellste und Größte ist. Und das ist eine schöne Szene, wie er das gesteht. Und und dann die weiße Fahne hissen will eigentlich und hochgeht und kurz bevor er dann sozusagen sich ergeben kann, wird der Sohn von der Ratte angegriffen und er rennt, weil er das hört, noch schnell hin, rettet noch den Sohn, was ein bisschen schade ist, weil obwohl das die Sohn-Vater-Beziehung bessert, drängt es die Mutter ein bisschen in den Hintergrund, weil eigentlich geht sie erstmal dazwischen. Könnte ihn jetzt retten. Mhm. Aber sie ist nicht diejenige, die das wäre auch der stärkere Moment gewesen, wenn sie ihn gerettet hätte. Ja. Eigentlich hätte sie die sein müssen, die am Schluss den Tag rettet. Aber dafür ist es dann doch zu sehr fantastisch. Ja. Mr. Fox, der im Mittelpunkt steht. Und dann, die Ratte, ne? Das ist das, was ich meinte mit animalisch und mit die krasseste animalische Szene im Film. Mr. Fox kämpft gegen die Ratte. Stimmt. Und dann tötet Mr. Fox die Ratte. Und es ist nicht so, dass es im Kampf dazu kommt. Es ist nicht so, dass die Ratte irgendwie in die Ecke gedrängt ist und irgendwo runterstürzt oder so, wie man es normalerweise hat, wenn der Held den Antagonisten tötet. Die Ratte ist ganz klar unten. Mr. Fox hat gewonnen. Mr. Fox tötet die Ratte, wie das ein wildes Tier macht. Mhm. Es war eigentlich, also wenn wir auf dieser anthropomorphen Ebene bleiben, dass die Verkörperung von Menschen sind, dann ist das ein brutaler Mord, was Mr. Fox da macht. Das stimmt, aber es wird nicht so erzählt. Nein. So. Es wirkt immer noch harmlos. Fandst du? Ich fand immer noch, dass es relativ harmlos wirkt. Natürlich ist es, also jetzt wenn man auf die Tatsachen guckt, ist es ein brutaler Mord, aber es bleibt auf der erzählerischen Ebene, für mich blieb es einigermaßen harmlos. Ich fand, das war die beste Szene des Films, die stärkste Szene des Films, weil sie wirklich dieses komplett animalische und diesen komplett animalischen Bruch gezeigt hat, weil es in diesem Moment auch, es ist eigentlich das, was man die ganze Zeit sieht, die Tiere fressen und es ist lustig, weil sie plötzlich sich aufs Essen hermachen. Ja. Und dann sehen wir das aber, wie sich unser Protagonist über ein anderes Tier hermacht. Und ich fand, es war so ein richtiger Schlag in die Magengrube. Und es ist ja auch ein bisschen, es ist ja auch mit Blut erzählt. Stimmt, ja. Und es war wirklich krass, so, fuck, das macht der gerade wirklich. Der tötet die Ratte, der hat sie jetzt totgebissen. Und dann aber wieder direkt abgelöst von diesem sehr ruhmhaften, sehr, sehr zivilisierten, ehrvollen Verhalten, dass die dann nochmal miteinander reden. Genau. Und Mr. Fox, und sie sagt, ich will einmal noch diesen Wein. Und Mr. Fox gibt ihr dann irgendwas aus der Pfütze, aus der Kanalisation. Und sie schlürft dran und sagt so, oh, schön. Das ist auch so, übrigens, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Natürlich ist die Geschichte der Ratte auch eine Geschichte von jemandem, der drogenabhängig ist. Ja, genau. Diese Ratte arbeitet ja nur für den Bauern, weil sie die ganze Zeit den Wein trinken darf. Und die ist einfach ein Alkoholiker. Ja, das ist ja auch sein letztes Wort, Cider. Genau, sie macht alles für den Alkohol. Und Mr. Fox gibt ihr diesen Moment, dass er ihr nochmal den Wein gibt, der kein Wein ist. Und ich fand, das war eine krasse Szene, weil das einfach mal eine, also im Menschlichen wäre es eine Kriegsszene gewesen. Es war einfach mal eine Szene, wo zwei Tiere einen Todeskampf machen und der Stärkere gewinnt. Ja, das stimmt. Also die ist auch sehr eindrucksvoll und die ist auch ein zentrales Ding. Aber ich glaube, dass dass sie sich danach nochmal unterhalten und dass er eben nochmal Cider in Anführungsstrichen gibt, hat für mich diese Szene so entschärft. Deswegen habe ich sie nicht so brutal in Erinnerung. Ich fand, das war auch krass, weil da auch einfach so ein Pathos in der Szene dann lag. Das war der größte Pathos, den der Film auffährt, wenn er ihm die letzte Ölung gibt. Ja, so, ja, den Henkersmahlzeit. Ja. Es hat so, na, ich fand es noch stärker, wirklich die letzte Salbung, so, es war wirklich fast so was Religiöses, Spirituelles. Und er wird von diesem Pseudo-Alkohol dann ins Jenseits geführt. Es war eine wirklich starke Szene, aber es war auch eine krasse Szene, zu der ich einfach sagen will, wow, okay, kann man auch in einen Kinderfilm packen, packt man wahrscheinlich eher in einen Erwachsenenfilm. Ja, okay. Okay, verstehe. Und dann schreibt Mr. Fox mit aus Zeitungen ausgeschnittenen Buchstaben, was auch schon die Farmer macht. Warum benutzt der Zeitung? Das ist so toll. Warum? Wir wissen doch, wer sie sind. Warum benutzt er Zeitung? Wir wissen doch, wer er ist. Naja, weil wir auch Zeitung benutzt haben. Es ist so großartig, weil es einfach dieses Trope benutzt, der einfach immer überall passiert, wenn man so Erpresserbriefe schreibt oder wenn man so Forderungen irgendwie bestellt oder sowas. Es müssen halt Zeitung ausgeschnittene Buchstaben sein. Und sowohl Mr. Fox als auch die Farmer müssen sich echt Mühe gegeben haben, weil diese der Farbraum, der benutzt wird bei den Buchstaben, ist exzellent getroffen. Ja. Die haben nicht einfach nur farbige Buchstaben ausgeschnitten, sondern sie haben ganz gezielt erdfarbene Buchstaben ausgeschnitten, die ein wunderschönes Mosaik ergeben. Es ist wirklich toll. Und dann ist dieser Brief halt eher eine Falle. Ne? Er schreibt ihn, wie ich gebe auf, hier, meet me at dieser Gully in dieser Straße. Und dann setzen die Menschen sich da vor diesen Gully und die Tiere schmeißen halt brennende Tannenzapfen raus. Über den ersten lachen sie noch und dann kommen aber 20.000 davon und setzen die Stadt in Brand. Ja, das ist Krieg. Es ist Krieg, ja, das ist schon krass. Dann rennen die raus, leihen sich ein Motorrad aus, was natürlich in deren Größe hinter einem viel größeren Motorrad steht, seltsamerweise. Einmal ganz kurz zurückgesprungen. Ja. Eine tolle Szene finde ich, als die Bauern Christoffersen erwischen und dann den Fuchs hochhalten und sagen, wir haben ihn. Und man sieht erstmal diese Größenverhältnisse. Wir saßen da vorm Fernseher und Karin hat so zu mir geguckt und meint, ach krass, ja stimmt, ja, Füchse sind ja so klein. Und diese Größenverhältnisse spürt man die ganze Zeit in dem Film nicht, weil Menschen und Füchse so unabhängig voneinander agieren. Ja. Und ich fand das einen ganz starken Moment, dass man einmal gesehen hat, hey, hier gibt es einen gewissen realistischen Anspruch. Wir haben hier einmal die Größenverhältnisse für euch und dann zeigen wir mal, wie das aussieht, wenn so ein Mensch einen Fuchs in der Hand hat und der Fuchs wirkt viel kleiner. Ja. Tolle Szene. Ja, ist wirklich eine tolle Szene. Und es ist ja auch noch ein Kindfuchs, muss man aber dazu sagen. Ja, aber trotzdem, es war, ja, natürlich, er ist ein bisschen kleiner, aber trotzdem, es ist einfach, es wird einmal wird einem bewusst, dass hier eigentlich zwei sehr unterschiedliche Machtverhältnisse gegeneinander stehen. Ja. Ich habe mir einen Signature Move gerade aufgeschrieben gehabt vorhin. Und ich liebe dieses von Fantastic Mr. Fox. Ja. Und das Opossum dann auch versucht, einen Signature Move irgendwie zu finden. Irgendwie ein Trademark. Das ist sehr süß. Das ist sehr süß und sehr Anderson. Ja. Und dann brechen sie halt bei Mr. Beans ein. Oder wie sie heißt, wie der Typ heißt? Beans, ja. Beans heißt er. Und das Opossum hat die Blaubeeren vergessen, weswegen sie den Hund nicht besänftigen können. Der tollwütige Hund. Und Fox muss ihn in Schach halten, während der Sohn dann einbricht, weil er als einziger durch das kleine Loch passt. Ja. Ja. Er hat seinen großen Moment, Redemption Story. Sehr gut. Er rettet Christoffersen und er entschuldigt sich bei Christoffersen in dieser Rettung. Das ist so schön. Ja. Das ist eine wirklich schöne Szene. Das ist total schön. Das ist nicht überraschend. Das ist das, was ich meinte. So, es ist schon so ein bisschen klar, wo alles hinläuft, zumindest wo sich die Charakterentwicklung, wo die Charakterentwicklung hingehen wird. Aber es ist trotzdem eine sehr schöne Szene. Ja. Und er fragt ihn, ob er ihm schnell Karate beibringen kann, damit er das, die Box öffnen kann, in der er steckt. Das war sehr witzig. Ja. Und er sagte ihm, du musst dir vorstellen, du bist so leicht wie ein Slice of Bread. Konzentrier dich. Und dann haut er dagegen. Natürlich bringt er das nicht fertig, dieses Schloss zu öffnen, aber die Box fällt einfach vom Tisch und damit zerschellt er dann auf den Boden und damit ist er frei. Und dann können sie abhauen. Die Flucht ist auch sehr, sehr actionreich und sehr schön gemacht. Mr. Fox alles mit dieser Animation. Ja. Das ist schon krass. So eine Animation, das irgendwie Bild für Bild, die Figuren, und da musst du so viel Planung, und ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor. Ja. Es ist tatsächlich krass, dass bei dieser sehr nostalgischen Inszenierung so eine Dynamik erzeugt wird, weil wenn ich mich zurückerinnere an die Filme, die irgendwie mit so weniger Frames inszeniert wurden, dann wirkte das immer ein bisschen holprig. Ja. Und dann wirkte das auch, und dann waren das auch immer eher so langsame Geschichten und Dinge und Geschichten, in denen wenige Dinge passieren. Und Fantastic Mr. Fox hat einfach mal krasse Action-Szenen. Ja. Und die bleiben in diesem Rahmen, die werden nie zu diesem Pixar- oder Dreamworks-Bombast, die bleiben in diesem Rahmen, auch in dieser klaren Kadrage, zweidimensional und typische Wes Anderson-Farben oder so. Und die haben trotzdem eine ungeheure Dynamik. Ja. Und die haben einfach Schwung und du bleibst einfach dran. Und gerade diese finale Action-Szene, wenn sie dann fliehen und dann der Schwanz noch zerrissen wird vom Hund. Ja. Aber sie holen sich den Schwanz. Sie holen sich den Schwanz, natürlich. Das, genau. Der Schwanz ist auch ganz wichtig. Und am Ende sitzen sie auf diesem Motorrad. Ash sitzt wieder da und er kriegt seinen Satz gesagt vom Vater. Vater sagt, you're an athlete. Ja, genau. Das ist das, worum es ihm die ganze Zeit ging. Genau. Das Athletische war, das ist auch was ganz Entscheidendes natürlich für einen Fuchs. Und ein Fuchs, der nicht athletisch ist, der ist natürlich komplett aus der Art geschlagen. Ja. Und jetzt kommen wir im Grunde in der Flucht, nachdem sie da raus sind und durch diesen zirkusartigen, diese Rampe hoch sind und durch den Ring dieses Poster durch sind, was so richtig zirkusmäßig ist, fahren sie die Landstraße entlang und dann gibt es einen ganz ruhigen Moment, wo sich der Wolf, der einfach nur dasteht hinten, ganz majestätisch, der ihn mit seinem lateinischen Namen anspricht und sagt, er spricht kein Latein. Was war das eigentlich? Es gab diese merkwürdige Szene in der Kanalisation, als sie den letzten großen Heist planen und dann gibt Fuchs jedem eine Aufgabe. Genau. Fuchs ist manchmal echt ein Arsch, ne? Ja, ja. Da gibt er jedem eine Aufgabe und einen lateinischen Namen. Fast jedem. Und das Opossum hat keinen lateinischen Namen und er sagt, du bist halt nur Opossum, was soll's? Genau. Und er ist da echt so ein bisschen herablassend. Aber genau, der Wolf. Ja, die Wolf-Szene fand ich toll. Und die stehen einfach, hast du irgendwas gefunden, wo das herkommt? Weil eigentlich habe ich keinen, es gibt keinen Zusammenhang in der Story, es ist nur ein ruhiger Moment, der wahnsinnig schön ist. Für mich war das nochmal das Bild, das die Fabel eigentlich zusammenfasst, und das ist das Animalische, das sich nie ganz unterdrücken lässt. Wenn ein Tier für das Animalische, für das Wilde, Ungezügelte steht, dann ist es der Wolf. Ja. So ganz klassisch, wenn man auch sagt, der Mensch ist des Menschen Wolfs, um zu betonen, dass der Mensch halt auch noch dieses Animalische hat. Ja. Und dass er diesen Wolf, der unheimlich ist und den er auch irgendwie nicht so mag eigentlich, dass er den dann einmal begrüßt, ist so, ich stehe zu meiner animalischen Seite und das Animalische ist was Gutes. Hm. Das wäre das, was ich aus der Szene mitnehme. Ja, sehr gut. Okay. Ja, und dann leben sie eigentlich fröhlich in der Kanalisation, wa? Das Problem des Essens wird relativ simpel gelöst. Ja. Einfach sich zum Supermarkt graben und dann im Supermarkt von den drei Bauern bedienen, während die drei Bauer, sehr witzig, einfach da vor dem Kanal ausharren und meinen, irgendwann müssen sie rauskommen. Was ziemlich naiv und blöde ist, weil sie genau wissen, dass die Kanalisation mehrere Ausgänge hat. Aber es ist sowieso, es gibt ja auch diese, ganz am Anfang, wenn sie anfangen, sich zu graben, und dann belagern die Bauern sie und kommen mit den Baggern und schießen und so. Da ist schon so die Frage, warum graben sie sich einfach nicht noch ein bisschen weiter? Sie haben sich so leicht durchs Erdreich graben können. Sich Mühe gegeben und hören dann irgendwann auf? Was ist denn los? Ja. Aber da die Abschlussrede des Fuchses noch, der dann wirklich mit ganz einfachen Worten, was ich wirklich schön finde, der dann sagt, wir sind nicht perfekt und das Essen hier ist nicht perfekt, das ist irgendwie alles synthetisch, aber wir haben zu essen und wir sind zusammen. So, und ihr seid die wunderbarsten 4,5 Füchse dieser Welt. Ja. Und macht so einen urpositiven Move dann. Und man merkt, dass er einfach in allem was Positives sieht und immer irgendwie nach vorne geht und nie so einen destruktiven. Sogar seinen Schwanz hat er mit einer Krawattennadel wieder angesteckt in seiner Hose. Und er muss immer mal wieder zum Drycleaner. Was ganz toll ist. Also wirklich ein schönes, positives Ende. Ja. Und dann tanzen sie da. Genau, Party auf ihre Beute. Und aufgelöst. Also es ist dieser, der Film findet dann am Schluss auch zu seiner ursprünglichen, lakonischen, entspannten Ton wieder zurück, auch genau. Wenn dazwischen ein bisschen Shit passiert ist. Ja, also ich kann George Clooney nicht genug loben für seinen ja. Tonfall und seine Art und Weise, das zu erzählen. Ganz, ganz, ganz toll. Die sind wohl auch wirklich überall in der Gegend rumgelaufen, um die Tonaufnahmen zu machen. Sind nicht nur im Studio gewesen, sondern sind zum Dach, auf dem Dachboden und draußen und überall. Finde ich einen tollen Funfact. Hast du gehört, dass das mit dem Flugzeug? Nee. Es ist total absurd. Es ist diese Szene, als das Baseballspiel ist. Dann fliegt plötzlich ein Flugzeug im Hintergrund vorbei. Okay. Das Ding wurde im Nachhinein nochmal eingebaut, weil sie bei einer Tonaufnahme draußen ein Boot hatten, das vorbeigefahren ist. Nein. Das war ihr bester Take. Und dann hat Anderson gesagt, fuck, das ist unser bester Take. Der kann doch nicht durch das Boot versaut sein. Okay, wir müssen irgendwas machen, um dieses Geräusch zu rechtfertigen. Und dann haben sie einfach mal ein Flugzeug durch die Szene. Und das ist toll. God, und dann meint er sogar nachher, wie hat er gesagt, ich glaube, die Szene war mit dem Flugzeug sogar noch besser. Und dieser Fehler in der Tonaufnahme hat uns nochmal eine neue Idee für die Animation gegeben und hat den Film nochmal ein Stück reicher gemacht. Toll. Ja, ganz großartig. Und das finde ich, das ist auch so, das ästhetische Konzept des Films, das funktioniert einfach, weil er eben auf dieses Natürliche geht, weil er seine Leute rausnimmt, um die aufzunehmen, einfach damit es organischer klingt. Ja. Und weil er mit diesen Flaws, die da mitkommen, mitgeht, der hat ja auch irgendwie... Teilweise, er wollte echte Bäume benutzen, ne? Ja, genau, er hätte lieber echte Bäume gehabt, aber es ist natürlich schwierig mit Miniatur. Deswegen hat er ja auch diese echten Tierhaare genommen, ja. weil ihm so wichtig war, dass man das so aus der Natur in die, also, weißt du? Das ist es, Natur, genau. Es ist ja. Der Film hat eine ungeheuer natürliche Ästhetik. Es wirkt nicht so klinisch, nicht so steril. Nicht nur im Vergleich zu Animationsfilmen, sondern auch im Vergleich zu anderen Stop-Motion-Filmen, die oft so auf Perfektion achten und versuchen, einen sehr, sehr sauberen Look zu haben. Und das versucht Mr. Fox überhaupt nicht. Sogar eher im Gegenteil. Er umarmt teilweise das Schmutzige. Ja, ist ganz toll. Ja. Wirklich schön. Ja, wie gesagt, mein Vorwurf würde bleiben, das ist tolle Ästhetik, tolle, schwungvolle erzählte Geschichte. Teilweise ein bisschen zu viel Style over Substance. Und teilweise ein bisschen zu sehr gehetzt. Mhm. Und vielleicht noch diese eine Sache, die ich anmerken muss, weil ich ja ganz am Anfang gesagt habe, ich habe es beim letzten Mal gesagt. Ich hab nicht so viele Wes Anderson-Filme gesehen. Hm. Und tatsächlich die letzten Filme habe ich alle nicht gesehen, weil Wes Anderson meiner Meinung nach immer ein bisschen Gefahr läuft, in die Tim Burton-Falle zu tappen, dass seine Filme so einen spezifischen eigenen Charakter und Ton haben, hm. dass es irgendwann wie eine Wiederholung wirkt. Ja. Und bei Tim Burton ist das schon passiert. Also ich finde es tatsächlich, wenn ich überlege, wie ich in den 90ern auf einen neuen Tim Burton-Film reagiert habe und wie ich jetzt auf einen neuen Tim Burton-Film reagiere, dann liegen da Welten dazwischen. Einfach, das stimmt. Weil es so das Gefühl ist, oh ja, okay, ich weiß ja, was kommt. Mhm. Und bei Wes Anderson, wahrscheinlich ist Wes Anderson bei mir sogar schon da reingetappt ein bisschen, dass ich denke, okay, Wes Anderson-Film, irgendwie sind die ja doch alle so ein bisschen gleich. Und ich habe nichts dagegen, wenn Regisseuren eine eigene Bildsprache hat, eine sehr spezifische Bildsprache, an der man ihn immer erkennt. Oder eine sehr spezifische Sprache, an der man ihn immer erkennt. Das ist toll. Aber ich glaube, der Regisseur sollte dann auch versuchen, mit dieser Sprache Neues zu machen und die auch mal so seine Komfortzone zu verlassen. Mit Mr. Fox schafft er das, einfach weil es ein Animationsfilm ist. Ja, genau. Ich finde, das ist sein sehr genialer Kniff. In dem Moment, er war ja so ein bisschen, das war ja das Problem. Sein Darjeeling Limited vorher war ja gar nicht so wahnsinnig erfolgreich. Und ich glaube, das lag daran, dass die Leute eben was ganz Bestimmtes von ihm erwartet haben und was ganz Bestimmtes schon gedacht haben, naja gut, okay, jetzt kommt wieder das. Und ich glaube, durch Fantastic Mr. Fox hat er sich eben nochmal neu erfunden mit den gleichen Mitteln. Aber das wäre, glaube ich, zu viel gesagt. Genau, also ich finde, man erkennt ihn einfach extrem in diesem Film. Natürlich. Wieder. Man sieht den Film, weiß direkt, das ist ein Wes Anderson-Film. Und ich habe noch total Lust, diesen Film mit den Hunden zu sehen. Ja, Isle of Dogs. Weil da die Geschichte auch wieder so toll klingt. Ja, die ist wirklich toll. Den werde ich auch bestimmt noch gucken. Das ist so ein Film, in dem ich auch Hoffnung habe, dass er mir gefallen wird. Aber meine Motivation jetzt, Moonrise Kingdom und was war sein letzter Film? Ich hab's gerade nicht im Kopf. Ja. Die zu sehen, ist jetzt nicht die höchste Motivation. Einfach, weil ich denke, ja, ich weiß ja schon so ein bisschen, was auf mich zukommt. Schöne Bilder. Mhm. alles in der Mitte platziert, Erdkram und die Charaktere sind alle so ein bisschen neurotisch und skurril und es wird lustig sein und trocken erzählt und ja, aber es wird halt, ich werde halt denken, ja, es ist ein Wes Anderson-Film. Seine Filme verschwimmen auch ein bisschen, um ehrlich zu sein, schon in meiner Erinnerung. Ja, in meiner auch. Aber um mal mein Schlusswort zu sagen, ich finde, Wes Anderson-Filme sind immer zutiefst menschlich, obwohl sie so eine Distanz haben durch die Art und Weise, die sie erzählt werden. Irgendwie schafft er es immer, eine wahnsinnige Menschlichkeit reinzubringen und sehr rührend zu sein, streckenweise. Und ich glaube, Wes Anderson schafft es immer, mir in den Arsch zu treten und zu sagen, du musst unbedingt mehr selbst machen. Ja. Ich finde, diese Filme motivieren wahnsinnig dazu, selber zu kreativ zu werden. Weil sie ja so einen optimistischen Sportsgeist haben, was das Spiel mit Ästhetik und was die Story betrifft. Genau, ja. Man hat immer das Gefühl, ich kann mit der abgefahrensten Idee was Geiles machen. Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort. Schön, okay. Vielen Dank, dass du diesen Film gesehen hast. Ja, vielen Dank, dass du ihn mir gezeigt hast. Gerne. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause. Und danach geht's in Persona. Bis dann. Bis dann. Nicht spoilern. Wir machen immer kurz aus mit der Aufnahme und dann halten wir uns natürlich nochmal kurz über das, also wir haben uns kurz nochmal über Mr. Fox unterhalten und sind dann zu den Erotik-Szenen gekommen. Jetzt, das ist warum ein Spoiler. Sind wir über Mr. Fox auf die Erotik-Szenen gekommen? Wir sind auf die Top 3 gekommen. Ja, genau. Die wir jetzt immer machen und damit ist schon ein bisschen gespoilert, was für eine Top 3 es nachher geben wird. Verdammt. Die erotischsten Szenen. Beziehungsweise von Johannes wahrscheinlich eher die erotischsten Filme. Ja, weil ich mir einfach Szenen nicht merken kann. Ich bin immer nur bei dem Film, bei dem Film war doch was. Und dann kann ich nicht alles nochmal nachgucken. Ich kann nicht den ganzen Film nochmal gucken. Aber wenn ich die Filme auch kenne, kann ich vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Das wäre schön. Du hast so ein Szenengedächtnis. Warum kannst du diese Szenen so gut merken? Weiß ich nicht. Weil ich meinen Kopf so voll haue mit Filmen. Ich weiß das wirklich nicht. Okay, dann kommen wir doch mal zu deinem Film, du mir aufgegeben hast und dann führ doch mal ein. Persona von Ingmar Bergman. Ich sollte jetzt einfach meinen Einleitungstext lesen. Ja, das wäre ganz toll. Ich wechsle jetzt vom spontanen Reden zum Vorlesen. Und zwar so, dass es überhaupt nicht auffällt. Genau, es fällt nicht auf. Kommen wir zu Persona aus dem Jahr 1966, einer der berühmtesten Filme des schwedischen Regisseurs Ingmar Bergman. Eingerahmt in einen experimentellen, mit dem Medium spielenden Prolog und Epilog, erzählt Bergman von der komplizierten Beziehung der Schauspielerin Elisabeth mit der Pflegerin Alma. Nach einem Auftritt als Elektra verstummt Elisabeth plötzlich und gibt kein Wort mehr von sich. Es scheint weder eine psychische noch eine physische Krankheit dahinter zu stecken. Und so beschließt die behandelnde Ärztin, dass einige Tage in der Abgeschiedenheit am Meer die beste Kur für Elisabeth sein müssten. Alma begleitet sie. Und in der Isolation entwickelt sich ein ungewöhnliches Band zwischen den beiden Frauen. Alma erzählt immer mehr aus ihrer Vergangenheit und ihrem Seelenleben, während die schweigende Elisabeth sowohl als Zuhörerin als auch als Projektionsfläche dient. Dadurch entsteht jedoch eine emotionale Abhängigkeit, die immer fatalere, toxischere Züge annimmt. Persona ist Kammerspiel und Liebesdrama, Psychothriller und Horrorfilm. Bergman ist kein Experimentalfilmer. Aber mehr als in jedem anderen seiner Filme experimentiert er hier mit Bildern, Charakteren und Erzählformen. Das Ergebnis ist vielleicht nicht sein bester Film, aber sein mutigstes, unangenehmstes und abgründigstes Werk. Roger Ebert lobte ihn, nannte ihn aber auch schwierig, kompliziert und verstörend. Ein Urteil, dem man sich nur allzu gerne anschließt, oder, Johannes? Ja, ich würde mich dem schon anschließen. Und ich würde ergänzen, es auch noch sein ehrlichster Film. Oha. Weil ich das Gefühl habe, dass Bergman in diesem Film viel von sich preisgibt. Verstehe. Von seiner eigenen Krise. Ja. Meinst du damit schon gleich den experimentellen Beginn? Auch. Also alles an dem Film eigentlich. Aber der experimentelle Beginn kratzt für mich sehr stark an ist ein bisschen prätentiös, also ja, ja, sag es total. Also er ist halt wirklich sehr prätentiös, ja. Ne? Es ist schon, es macht mir ein bisschen, okay, es stimmt mich halt auf etwas ein, wo ich denke, okay, das ist vielleicht auch ganz clever von ihm, gleich zu sagen, so, und wir, das ist jetzt der Film, den wir sehen werden. Wir werden gleich etwas Selbstreferenzielles, was sehr, ein Filmfilm. Ja. Um vielleicht ganz kurz darauf einzugehen, was da passiert. Wir sehen eine Filmspule, wir sehen für einen Sekundenbruchteil einen irrigierten Penis. Ich hab gedacht, hä, was? Moment. Ich habe nicht nochmal zurückgemacht, ja. Aber ich habe gedacht, eigentlich, habe ich das wirklich gesehen? Wir sehen die Schlachtung eines Lamms. Wir sehen eine Hand mit dem Nagel und der Nagel wird in die Hand geschlagen. Mhm. Wir sehen Zeichentrickszenen. Mhm. Meine Freundin hat mich angesehen und hat gefragt, warum? Genau. Und dann sehen wir eine, meiner Meinung nach, eine der schönsten fotografischen Szenen der Filmgeschichte. Ich liebe diese Szene. Wir sehen ein Kind unter einem Laken liegen und das Kind erhebt sich aus dem Laken und geht zu einem Fernseher. Mhm. So ein Monitor-Bildschirm, wo wir das Gesicht der Protagonistin sehen. Und das Kind bewegt sich zu diesem Bildschirm und führt seine Hand so ganz vorsichtig an dieses Bild ran. Ich liebe dieses Bild auch. Ich liebe dieses Bild als Still vor allem. Als Still ist das unglaublich großartig. Ich muss mir das auch unbedingt mal als Foto an die Wand hängen. Ne? Von hinten auf das Bild. Wie auf den Jungen von hinten und genau. das Gesicht von ihr in der Unschärfe. Ja. Großartiges Bild. Dann, ganz ja. toll, ganz toll. Und es sind beide Gesichter übrigens. Es sind beide Gesichter, ja, genau. Genau, von den beiden Protagonistinnen. Ja. Ganz, ganz, ganz tolle Einstellung. Du unterschlägst dabei, dass kurz vorher eine alte Frau tot aufgebahrt da liegt und auch dieses weiße Tuch, glaube ich, hat, ne? Und man sofort assoziiert, dass dieser Junge auch tot ist, aber dann irgendwie aufwacht und sich bewegt. Was dann später im Film irgendwie auch Sinn ergibt, worauf wir später klar dann nochmal zu sprechen kommen. Und du hast unterschlagen, diese ganz wundervolle Einstellung ganz am Anfang, wie der Projektor entzündet wird. Dieser Moment, wo der Projektor angeht und der Film losgeht. Ja. Das scheint für Bergmann auch ein ganz wichtiger Moment zu sein und der Moment, wo er sagt, dieser Film ist meine Beziehung zum Film, zum Leben, zum Medium an sich, also sein Kommentar. Also es ist ganz klar, ich mache hier was Selbstreferenzielles. Ja. Über diesen Anfang wurde sich viel lustig gemacht, ne? Und der wurde auch kritisiert. Also du hast prätentiös gesagt, das kann ich total nachvollziehen. Es wurde gerade von, ich meine, es war in den 60ern, es gab viele experimentelle und surreale Filme in dieser Zeit. Ja. Und es wurde so ein bisschen drauf geguckt, so wie, aha, Bergmann versucht jetzt auch experimentellen Film zu machen. Und er schneidet da einfach ein bisschen was zusammen, etwas lieblos. Und er versucht da irgendwie eine Atmosphäre aufzubauen. Bergmann selbst hat zu der Szene gesagt, ich war damals total am Ende. Ich wusste nicht, was ich zeigen soll. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Da war so eine Leere, was das Schöpferische betrifft. Und das war einfach meine Art, damit umzugehen. Auch gesagt, bei Bergmann, also ich habe mich danach ein kleines bisschen mit Bergmann beschäftigt. Ein kleines bisschen, ich habe nicht genug Zeit gehabt. Aber man war sich ja immer nicht ganz sicher, was man von Bergmann für bare Münze nehmen kann, was er so sagt, wie er so, was so passiert. Er hatte irgendwie erzählt, dass er im Krankenhaus war zu in der Zeit davor und irgendwie am Ende war und so. Und seine Erzählung von dem, was passiert ist, stimmt nicht ganz mit dem überein, was so aus Recherche sich ergibt. Und ich glaube, dass Bergmann einfach ein sehr prätentiöser Mensch war. Ja. Und dass sozusagen das, die gefühlte Wahrheit über die wirklichen Geschehnisse gestellt hat. Vielleicht. Also es wirkt tatsächlich irritierend, auch wenn man so das andere Werk von Bergmann betrachtet, weil er immer sehr darauf bedacht war, psychologisch feinfühlig zu erzählen und auch immer zum Seelenkern vorzudringen, ohne großes Spiel, ohne großes Primborium drumherum, sondern dass er immer versucht hat, ich versuche jetzt die Facetten einer Persönlichkeit aufzudecken, bis zu einer transzendentalen Ebene. Natürlich hat Bergmann immer auch so was Spirituelles, aber trotzdem, es ist klar, es geht ihm darum, aufzudecken. Und in dieser Szene hat man das Gefühl, es geht eher darum, was zu verschleiern. Ja. Und das merkwürdig wirkt, zumal es wirklich über den Film drüber gestülpt ist. Ne? Der Film an für sich ist ja kein Experimentalfilm. Das ist kein experimenteller Film. Klar, er hat Er hat einige merkwürdige Momente, er hat Traumsequenzen, er hat einige surreale Momente. Aber in seinem Kern ist es kein experimenteller Film. Es ist ein Kammerspiel, es ist ein Drama und es gibt... Ja, also er hat schon, ich muss schon viele Sachen in Richtung Experimentalfilm einsortieren, aber vor allem in surrealen und für damals nicht unübliche Erzählweisen, oder? Also jetzt so in meiner Einsortierung im Kopf denke ich, ja, okay. Ja, gerade so dieses Spiel mit Traumsequenzen zum Beispiel, was ja. ist Traum, was ist Realität, das ist jetzt nichts krass Ungewöhnliches. Und die Surrealisten, die haben, und die Experimentalfilmer, die haben damals schon deutlich krassere Sachen gemacht. Und er hat das so ein bisschen alles, es wirkt so ein bisschen, finde ich, als würde er alles, was er an Experimentellem hat, einmal in diesen Prolog packen und dann nochmal in diesen Epilog und dann wolle er sagen, okay, Pflicht getan, jetzt kommen wir aber zu dem, was ich eigentlich machen will, nämlich ich will eine Geschichte erzählen von zwei Frauen. Dann geh doch mal in die Geschichte rein. Genau. Erzähl mal kurz, wie es so ein bisschen sich alles lostritt. Ja, wir haben diese zwei Frauen, also eigentlich beginnt es mit Elektra, die eben, beziehungsweise mit Elisabeth, die Elektra spielt und dann verstummt und offensichtlich, wir wissen nicht genau, was mit ihr los ist, aber sie redet nicht mehr. Und sie will auch nicht mehr reden und die Ärztin versucht sie irgendwie noch zum Reden zu kriegen und macht ihr sogar Vorwürfe, dass das doch alles nur Spiel wäre und dass sie wahrscheinlich einfach nur in die Abgründe des Lebens geblickt hätte und dass sie sie auch verstehen könnte. Aber da, ja, es ist nicht ganz klar, was mit ihr ist. Und dann haben wir als Gegenentwurf diese Alma. Und das ist natürlich das, und das ist tatsächlich ein krasser Gegenentwurf. Wir haben einmal diese Alma, die ist jung, sie ist offen und zuvorkommend, aber auch ein bisschen unsicher. Sie scheint immer so ein bisschen überfordert zu sein mit sich selbst, mit der Umgebung. Scheint immer auch ein bisschen zu denken, was halten andere von mir? Wie kommt das an, was ich gerade sage? Während diese Elisabeth nicht viel macht. Nein, sie ist auch sehr, sehr statisch und sehr ruhend, also in sich fast schon ruhend, bis auf ein paar kleine Ausbrüche, die sie zwischendurch hat. Ja. Ich möchte kurz ansetzen und das mal genau diesen Anfang aus meiner Sicht erzählen. Die Elektra, die sie spielt, wir sehen nicht, wie sie vorher etwas sagt. Ja. Wir gehen direkt in den Moment rein, in der sie sich zur Kamera umdreht und feststellt, ich sag jetzt nichts mehr. Ich kann nichts mehr sagen. Über die Gründe wird ja nicht viel gesagt, aber Bergmann nutzt hier einen sehr philosophischen Überbau, ohne zu zeigen. Er erzählt, sie verstummt, aber wir sehen nicht, wie sie verstummt, sondern sie ist schon stumm. Also das bezieht sich auch auf ganz viele andere Szenen. Alma zum Beispiel sehe ich nicht überfordert. Sie erzählt, dass sie überfordert ist. Aber Alma kommt in ihrer ersten Szene an dieses Krankenbett, macht ein paar Sachen dort, sieht aber überhaupt nicht überfordert aus. Sie kommt dann raus und erzählt der Schwester aus dem Nichts, was mich überhaupt nicht ranführt, aus dem Nichts, ich bin überfordert. Und aus dem Off hören wir die Stimme der Chefin, die dann fragt, wir bleiben ja ganz lange auf Alma, was denn los ist und warum und wie. Aber wir haben nichts davon vorher gespürt. Es ist alles nur erzählt. Das ist interessant, dass du das so siehst. Ja. Ich habe das tatsächlich auch gespürt. Ich habe sie als extrem unsichere Person wahrgenommen. Oh, wow, okay. Die sich sehr eine Fassade aufbaut, diese Höflichkeitsfassade und auch so eine gewisse Korrektheitsfassade. Aber sie schien mir in jeder Sekunde zu verstehen zu geben, oh Gott, was ist das richtig, was ich mache? Was halten die anderen davon? Wie sollte ich jetzt darauf eingehen? Wie sollte ich damit jetzt umgehen? Wirklich professionell genug gerade? Sie versucht ja auch sehr professionell zu wirken. Ja. Wenn sie sich mit der Ärztin unterhält, ist das so, na klar, ganz klar ein Machtgefälle. Wir haben die Ärztin, die weiß oder glaubt zu wissen, was für die Elisabeth am besten ist. Und wir haben die Alma, die eigentlich nicht viel dazu beiträgt, zu dem, wie Elisabeth geholfen werden könnte, sondern die eher Befehle ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, ja. aber doch eher den Input aufnimmt von der Ärztin und dann bereit ist, den umzusetzen. Ja. Ich habe bloß halt den Eindruck, dass Ingmar Bergmann nicht den heute sehr geläufigen Satz Show, don't tell berücksichtigt, sondern eher alle Charaktere das sagen zu lassen, was sie fühlen. Verstehe, ja. Statt dass man zeigt, ja. Also man gibt ihr sozusagen, man gibt Alma keine Situation, in der sie überfordert dasteht und nicht genau weiß, da und das und dort. Das passiert später im Film schon noch mal ein paar Mal, aber bis zu dieser Stelle haben wir das nie wirklich so explizit an einem ganz bestimmten Beispiel gesehen, sondern es ist einfach, ich weiß nicht, viel davon wird mir von Bergmann einfach über die Figuren, über den Text der Figuren erzählt, ohne dass ich es wirklich mitfühlen kann. Das heißt, du kaufst dir das nicht ab, du glaubst schon, dass sie so konzipiert ist als unsicher, aber der Film zeigt es dir zu wenig und legt es ihr zu wenig als Selbstbeschreibung in den Mund. Genau, er hat sozusagen, er zeigt mir das Konzept seiner Erzählweise und seiner Figuren, aber er sagt mir das Konzept nur über den Text der Figuren und nicht darüber, dass es wirklich zu sehen ist, dass sie überfordert ist zum Beispiel. Oder dass die Chefin an bestimmte Sachen herankommt. Ich kann der Chefin ja auch keinen, ich sehe sie nie arbeiten. Nee, natürlich nicht. Ich sehe die Chefin nur einmal, wo sie dann aus dem Blauen heraus sagt, ach komm, ich hab dir dieses Haus, fahr da mal hin. Ich weiß nicht, es gibt kein Heranführen an, also die Chefin hat keinen Erkenntnisverlauf im Kopf so richtig. Man sieht nie die Chefin an dieser Figur der Frau Vogler, wie heißt sie mit von der Elisabeth, sich abzuarbeiten oder zu. Ne? Sie erzählt nur ihre Erkenntnisse, ihre sehr wissenschaftlich, philosophisch und psychologischen Erkenntnisse und das war's. Ich glaube, das dient auch tatsächlich, ich würde auf jeden Fall mit dir mitgehen, dass die Ärztin, dass die tatsächlich eine Figur ist, die eher dazu dient, die den Charakter sowohl von Elisabeth als auch von Alma zu spiegeln. Mhm. Dass wir in dem Verhältnis von Alma zu dieser Ärztin und wie diese Ärztin mit Alma redet, dass wir dadurch ein Gefühl dafür kriegen, wie Alma funktioniert und wie Almas Rolle in dem Film und in der Gesellschaft ist. Ja, ja. Und da ist sie natürlich die Untergeordnete, die sich aber auch selbst sehr gerne unterordnet. Mhm. Und sie ist die, die befolgt, was gesagt wird und die nicht offensiv in Frage stellt. Ja. Was Bergmann dann später wirklich macht und was er wirklich kann, also warum ich denke, er hätte es auch machen können vorher, ist, dass er ganz wunderbar erzählt, wie sich entwickelt, dass Alma anfängt zu erzählen und zu plappern und einfach die Stille zu füllen mit Worten. Und das ist ganz toll erzählt, weil sie es wirklich macht und weil man wirklich sieht und sie nicht nur sozusagen jemandem anderen erzählt, dass sie überfordert ist und deswegen die Stille mit Worten füllt. Ja. Sondern sie macht es und wir sehen es, dass sie es macht und wir fühlen damit mit. Und was denkst du, warum hat Bergmann das in diesen Anfangsszenen nicht gemacht? Glaubst du, es gibt einen Grund dafür? Es muss einen Grund dafür geben, weil er auf ganz vielen Ebenen diese Distanz macht. Er macht das Ganze, die Ausstattung ist ja auch so. Die Ausstattung ist nicht wie ein Krankenhaus, sondern das ist wie eine Bühne, die einfach ein Krankenbett hat, einen Fernseher, eine Tür und das war's. Das ist eine Bühne. Ist es vielleicht ein Gegenentwurf zu dem, wo sie später sind? Dass wir hier einmal diese sehr, sehr kalte und sehr sterile Umgebung haben. Mhm. Und dann, es gibt im Prinzip zwei Handlungsorte. Es gibt das Krankenhaus, das einen relativ geringen Teil des Films einnimmt. Und dann gibt es dieses Sommerhaus, in dem die beiden zusammen sind und zusammen agieren. Ja, das viel häuslicher und viel wärmer und viel mehr. Die Kamera ist auch weniger statisch, wenn sie nachher in den Sommerhaus. Viel, viel weniger statisch, ne? Ja, genau. Aber ich habe danach noch natürlich mich auch noch ein bisschen darüber informiert, ne? Ja. Und Bergmann wollte, war ja ursprünglich, wollten sie es schon alles dort drehen, wo sie angefangen haben, in dem Krankenhaus. Sie haben das die Krankenhausszenen gedreht. Und dann hat Bergmann irgendwann abgebrochen und gesagt, wir müssen auf Färö, wir müssen da irgendwie hin, wir müssen irgendwas anders machen. Ja. Also es war sozusagen, er war wie wieder in der Krise, also er war irgendwie anscheinend in der Zeit irgendwie in der Krise und hat dann gesagt, das funktioniert alles so nicht. Aber er hat sozusagen, das ist eine spontane Entscheidung gewesen. Ja. Er hat nicht beim Schreiben des Drehbuchs gedacht, okay, das muss ich so inszenieren, das muss ich dann so inszenieren, sondern ihm ist es währenddessen gekommen, was ja ganz viel passiert und was ja nicht verwerflich ist oder so. Es wirkt tatsächlich, es wirkt ja auch viel in dem Film, als ob es sehr spontan entstanden wäre, als ob es so ein Grundgerüst gab und dann im Nachhinein sich so einzelne Aspekte nochmal herausgestellt haben und einzelne Aspekte stärker geworden sind. Aber was natürlich total im Zentrum ist, ist die Beziehung zwischen diesen beiden Frauen, ja, die sich dann so nach und nach auch entwickelt. Ja. Alma, die Redende, Elisabeth, die Zuhörende, um ja, es kurz zusammenzufassen. Ja, ist ja auch sehr leicht zusammenzufassen. Und dann kommen sie auf die Insel, die sehr karg und sehr, also farblos, ist ja sowieso ein Schwarz-Weiß-Film, aber es ist, man merkt, dass diese... Ein Schwarz-Weiß-Film in 4:3 auch. Ja, genau. Man merkt sozusagen dem Bild schon an, dass die Umgebung einfach farblos ist. Ja. Das ist wirklich schön und toll gemacht. Und man muss schon sagen, dass die Kamera wirklich tolle Arbeit leistet. Ja. Ganz tolle Arbeit leistet. Übrigens zum Thema Tell, Don't Show, dass dann plötzlich diese Erzählerstimme kommt, die sehr nüchtern ist, wie ein Nachrichtensprecher und sagt, sie sind schon einige Tage im Sommerhaus. Ja. Sie haben ein freundschaftliches Verhältnis und haben sich gut eingerichtet. Und diese Erzählerstimme kommt nachher nochmal vor. Irgendwie. Ja, einmal nochmal, glaube ich. Und das ist so komplett herausgebrochen aus dem Film. Und ich habe mich tatsächlich in diesem Moment gefragt, warum passiert das jetzt? Weil es war ja wirklich, es ist Tell, Don't Show. Ja. Und es ist ja auch in dem Moment nicht notwendig. Wir sehen ja, wie sie sich dann bewegen. Und man könnte diesen Off-Text einfach weglassen. Eigentlich ja. Er will bloß sagen, die sind schon eine Weile dort. Ne? Die haben schon, sich aneinander angenähert, sie haben ein besseres Verhältnis zueinander und so weiter. Und ich habe mich in dem Moment wirklich genau das gefragt, was du jetzt gerade sagst. Wo brauchen wir diese Information? Warum? Wir brauchen sie eigentlich nicht. Warum macht er das? Ja, das kann ich auch tatsächlich nicht beantworten. Hm. Es gibt davor noch eine Szene, die ich sehr bemerkenswert finde, die ich zumindest kurz gerne erwähnt hätte. Mhm. Zwei Szenen sogar, noch im Krankenhaus. Und zwar einmal, als Elisabeth Nachrichten schaut. Ja. Von den Aufständen. Oh, ja. Und dann schockiert das Bild von dem sich selbst anzündenden Demonstranten betrachtet. Ja. Was wohl Bergmann eben damals wirklich beschäftigt hat. Ja. Weswegen das wahrscheinlich auch einfach im Film ist. Ja. Weil er sein Entsetzen und seine Unfähigkeit damit ordentlich umzugehen, in diesen Film gepackt hat. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Stilmittel, was viele Regisseure haben, die sich selbst in der Arthouse-Tradition sehen. Das ist auch was, was ich bei Lars von Trier immer sehe, dass sie so etwas Cherry-Picking betreiben. Okay. Aus ihrer Informationsflut, die sie haben, und aus ihrer Bilderflut, womit sie sich gerade beschäftigen, Sachen nehmen. Ja. Und die dann irgendwie nicht Cherry-Picking, es ist eher so Cherry-Pushing. Und diese Dinger dann noch irgendwie in den Film reinpacken. Ja. Damit der ein bisschen voller wird. Damit er ein bisschen mehr. Damit die Welt sich öffnet. Damit die Welt sich öffnet. Ja, damit sie vielleicht auch einfach ein Stück von dem, was sie beschäftigt, dass sie das erhalten können. Ja. Ich glaube, es geht da auch ganz, ganz groß um ein Stück. Hier ist etwas Krasses passiert. Hier gibt es krasse Bilder. Und dieses Bild hat mich stark beeinflusst. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass das einfach nur so ein Tick ist von Filmen machen, sondern ich kann es total gut verstehen, diesen Gedanken. Ich möchte das jetzt speichern. Ja. So, ich möchte das jetzt an einem Ort haben, wo es steht. Und wo wir es auch stehen lassen können. Und dann ist diese Szene da drin. Die tatsächlich ist, der Film ist ja kein, auch nicht indirekt, das ist kein politischer Film. Nee. Aber das ist natürlich eine sehr politische Szene plötzlich, wenn diese Schauspielerin, die nichts sagen kann, die sich selbst zum Verstummen zwingt, diese Szene guckt und dann natürlich auch sprachlos ist vor dem Fernseher und einfach nur schockiert ist, wenn sie sieht, wie sich ein Demonstrant selbst anzündet, weil er komplett verzweifelt ist. Und es ist, glaube ich, die erste Szene, an der ich festgestellt habe, da erzählt Bergmann, warum er sprachlos ist. Ja. Warum die Figur existiert. Also die Figur, die sich selbst das Sprechen versagt, ist Ingmar Bergmann. Ist Ingmar Bergmann. Meinst, glaubst du, beide Figuren sind Ingmar Bergmann? Natürlich. Weil das ist ja so eine klassische Interpretationsebene, dass beide Figuren eigentlich Ingmar Bergmann sind. Beide Figuren sind Ingmar Bergmann, auf jeden Fall. Also das wird im Laufe des Films, dann hat er dieses Bild, wo beide Gesichtshälften ne? Also kommen wir später noch zu. Aber für mich ist eindeutig, Ingmar Bergmann sind beide Figuren. Und seine Unfähigkeit mit dieser Szene, dass die er jetzt rausgepickt hat, die wahrscheinlich eine von mehreren Sachen ist, die ihm einfach sagen, dieses Weltgeschehen, ich komme damit nicht klar, wie soll ich damit umgehen? Und deswegen den Film gemacht hat, um sich irgendwie. Und die Welt, die Schrecken der Welt zwingen, Elisabeth zu verstummen. Genau. Ja. Ja. Und das zweite Bild, was auch noch im Krankenhaus passiert, ist, wenn Alma Elisabeth einen Brief von ihrem Mann vorliest. Der versucht irgendwie wieder Kontakt zu ihr zu finden und sagt, ey, ich weiß nicht, was schiefgegangen ist, aber können wir nicht und sollten wir nicht. Mhm. Und dabei ist auch ein Foto von Elisabeths Sohn. Ja. Sie zerknüllt dann den Brief von ihrem Mann und zerreißt das Foto ihres Sohnes. Ja. sollte zumindest kurz erwähnt werden an dieser Stelle, weil es auch ein Motiv ist, was später nochmal aufgegriffen wird. Richtig. Genau, und dann sind sie in diesem Sommerhaus und dann kommen wir schon zu eigentlich der berühmtesten Szene des Films. Alma erzählt sehr viel und wird dabei auch immer persönlicher. Ja. Und das kulminiert schließlich in dieser krassen Szene, in der Alma mit Elisabeth zusammen im Bett liegt und von einem Erlebnis erzählt, das sie hatte, als sie frisch verlobt war und mit ihrem Verlobten im Urlaub war und dann am Strand sich ein Mädchen gesehen hat und sich neben dieses Mädchen gelegt hat. Mhm. Und es knistert dann schon in dieser Szene und es kommen dann zwei Männer vorbei. Mhm. Und dann kommt es zu einer Orgie. Also, ja. Und sie erzählt dann sehr ausufernd davon, wie der Mann, der kommt zuerst mit dem Mädchen Sex hat und dann mit ihr, weil sie es auch verlangt, weil sie sagt, jetzt musst du aber auch zu mir kommen und dass es dann ganz schnell vorbei ist. Und sie erzählt das sehr ausführlich. Und dass sie dann auch noch den Freund dazu holen, das auch nochmal. Genau. Ne? Also es ist einfach eine Orgie und es ist für 60er-Jahre-Verhältnisse auch tatsächlich eine Szene, in der relativ viel gesagt wird und relativ explizit dargestellt wird. Ja. Der berühmte Filmhistoriker und Kulturphilosoph Žižek hat dazu gesagt, dass das wahrscheinlich die erotischste Szene der Filmgeschichte ist, zumindest eine der erotischsten Filmgeschichten. Was? Nein, da gibt es doch erotische. Oh, Flor, spürst du es kommen? Ich spüre es, es kommt. Oh nein, das ist eine Top 3. Eine Top 3. Ah. Oh mein Gott, wir brauchen einen Jingle. Okay, also. Top 3, die erotischsten Szenen der Filmgeschichte. Du musst loslegen. Ich habe bei den Tierfilmen losgelegt. Das Problem ist, ich kann ja keine Szenen rauspicken. Ich kann nur sagen, der Film, da gab's doch was. Das Problem ist, ich fand Sense8, was ist eine Serie? Ist egal, ja. Wahnsinnig aufgeladen, aber ich kann dir gar nicht mehr sagen, warum. Weißt du das? Hast du Sense8 gesehen? Weißt du noch? Weil ich habe die nicht komplett gesehen. Das ist kein sexueller Film eigentlich, keine sexuelle Serie, aber irgendwie hat er mich so einfach. Diese Seelenverknüpfung, es gibt auch Sexszenen und Nacktszenen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das über Entfernung hinweg sozusagen. Und ich glaube, da gab es mal was, wo ich wirklich total, was mich so, auch wegen der Entfernung und der Verbindung, die trotzdem existiert, hat mich das irgendwie sehr gepackt. Okay. Ja. Interessant. Sense8. Ich müsste es vielleicht nochmal recherchieren und dann liefere ich das nach. Szene, ja. Ja, mach das mal. Also es interessiert mich auch tatsächlich. Guck mal, ob du findest, welche Szene besonders hervorsticht. Und dann kann ich da auch mal reinschauen nochmal. Okay. Ich habe einen Honorable Mention, die es nicht in die Top 3 geschafft hat, die auch wirklich eigentlich eine sehr keusche Szene ist. Und zwar die Hotelszene in Außer Atem von Jean-Luc Godard aus dem Jahr 1960. Mhm. Zum einen, weil sowohl Jean Siberg als auch Jean-Paul Belmondo unfassbar attraktiv sind beide. Oh, okay. In dieser Szene zusammen attraktiv sind. Sie haben keinen Sex. Okay. Sie sind nicht, doch, sie sind halbnackt, aber nicht mal, aber sie haben nicht mal Petting oder sonst was. Aber sie schleichen in diesem Hotel die ganze Zeit um sich herum und reden auch so ein bisschen, aber auch nicht so richtig über Verführung. Und es ist klar, dass sie eine sexuelle Anziehung verbindet, aber es kommt nicht dazu. Und diese Szene dauert relativ lange und ist mit Jump Cuts und Zeitsprüngen. Man wartet die ganze Zeit drauf und denkt, ach, jetzt muss es aber jetzt gleich verführt sie ihn oder er verführt sie. Und es passiert nie und es ist so aufgeladen und es knistert so. Und vor allem Jeanne Sieberg ist halt so eine unglaublich attraktive Frau. Hm. Meine Nummer 3. Okay. Das war meine Honorable Mention. Okay, okay. Meine Nummer 3 und gleich vorweg gesagt, das wird sich gleich so ein gewisses Pattern zeigen, was ich erotisch finde. Das habe ich festgestellt, als ich die Top 3 fertig hatte, war ganz klar, okay, es ist so offensichtlich, was ich sexy finde. Okay, ich bin gespannt. Und zwar aus Personal Shopper aus dem Jahr 2016 mit Kristen Twilight Stewart. Ja. Yeah. In dem Film spielt sie einen Personal Shopper und zwar ist ihre Aufgabe, die Kleidung für ein großes Model zu kaufen und ihr in ihre Pariser Wohnung zu bringen. Und sie ist gleichzeitig ein Medium und sucht nach Zeichen ihres verstorbenen Zwillingsbruders. Das ist aber alles, das ist für diese Szene gar nicht so wichtig. Sie ist dieser Personal Shopper, ja, und sie besorgt die Kleidung für das Model. Und so natürlich die attraktive Kleidung. Und sie erhält im Laufe des Films mysteriöse Nachrichten übers Handy von irgendwem. Okay. Wo wir nicht genau wissen, wer das ist. Und der sagt ihr irgendwann, hey, probier doch mal diese Kleider an. Und dann ist sie in dem Hotelzimmer von dem reichen Model und fängt an, ihre Kleider anzuprobieren. Ja. Und ist davon total erregt. Und die Szene endet damit, dass sie sich in das Bett dieses Models legt und masturbiert. Okay. Und unfassbar sexy Szene und knisternde Spannung und okay. Ja, sehr gut. Okay. Cool, dann muss ich mir das mal angucken. Mein Platz 2, Brokeback Mountain. Ah, ja. Da gibt es eine ganz tolle, ja, diese Tent, wie im Zelt. Diese leidenschaftliche Szene, wo es so komplett über sie geht. Ja, ja, definitiv. Toll, oder? Ja. Also, oh. Ja, da ist viel, da einfach dieses Knistern ist unglaublich. Und es ist sowieso krass, den Film. Und es ist über, so befriedigend, ne? Als es dann ausbricht, ne? Ja. Also, weil sie fallen dann ja fast übereinander her. Genau. Und es ist so befreiend. Diese Spannung, die da die ganze Zeit vorher herrscht, ist halt einfach dafür verantwortlich, dass die Szene auch so gut funktioniert. Genau, es wird dadurch so stark, dass es die ganze Zeit diese angespannte Stimmung ist. Man weiß genau, fuck, es knistert. Und jetzt macht schon, Jungs. Ja. Was schön. Ja. Platz Nummer 2. Ja. Im Reich der Sinne aus dem Jahr 1976. Okay. Ein japanischer Film mit expliziten Sexszenen. Okay. Und aber tatsächlich also es gibt Fellatio, sieht man auch Penetration, es wird wirklich alles gezeigt. Okay. Hat damals auch für so ein bisschen Skandal gesorgt. Es wurde lange drüber debattiert, ob es Porno oder Kunst ist. Und der wurde dann schließlich, soweit ich weiß, indiziert in Deutschland. Okay. Aber die erotischste Szene ist eben nicht in der, in der Sex gezeigt wird. Ganz kurz die Story in ein paar Sekunden. Es geht darum, dass eine Frau, die eigentlich Geisha ist, dass sie sich in einen, in ihren Vorgesetzten quasi verliebt und die dann nicht verliebt. Sie fühlen sich voneinander angezogen und ziehen sich dann mehr und mehr zurück und haben mehr und mehr Sex und es wird immer leidenschaftlicher und immer krasser und es nimmt dann auch ein düsteres Ende. Oh, okay. Und in der letzten Szene des Films liegt diese Frau, nachdem diese ganzen Sexeskapaden passiert sind, liegt diese Frau in einem Stadion, glaube ich, auf einem Stein. Und sie masturbiert nicht, aber sie bewegt sich so, als würde sie es tun und sie ist nackt. Okay. Und sie fängt dann an, sich langsam in so eine orgastische Stimmung reinzubringen. Und die Kamera hält sehr lange auf sie drauf und hält diesen Moment sehr lange aus. Und es ist okay. Ja, es ist unglaublich mitreißend. Also es baut sich auch auf sozusagen. Es baut sich auf und es ist eigentlich, es ist eine Masturbationsszene, in der nicht masturbiert wird. Es ist eine Szene, in der sich langsam ein Orgasmus entwickelt. Okay, cool. Ja, diese langsamen Sachen, die sich so langsam aufbauen, ne? Das ist halt wirklich, ja. Platz 1. Es wird dich schockieren. Nymphomaniac. Ah, ich hab's tatsächlich schon so ein bisschen geahnt, aber welche Szene? Da gibt's so viele. Das ist das Problem. Und da gibt's auch so viele hässliche und dreckige Sexszenen. Genau, das ist halt das Ding. Und ich müsste das nochmal sehen, aber ich trau mich nicht. Es sind zwei Filme, zwei Teile oder drei? Zwei Teile. Und ich habe sie beide gesehen und ich habe sie beide im Kino gesehen und es war wirklich, also das auch im Kino mit anderen Leuten im Raum zu sehen und dann gemeinsam irgendwie sowas zu erleben, ist schon ein bisschen krass. Der hatte ja auch einige explizite Szenen, ne? Sehr. Und auch, also wirklich auch sehr harte Sachen und auch die schwer aushaltbar sind, weil sie in Richtung Vergewaltigung und dieses ganze Zeug gehen. Aber es gibt auch einfach wirklich sehr erotische Sachen dabei. Ich erinnere mich auch dran, dass es da einige Szenen gab, die ich erotisch fand. Ich kann es dir aber nicht mehr sagen. Und ich will den Film eigentlich gerade nicht nochmal sehen. Ja. Ja, naja. Mein Platz 1 ist aus einem Porno. Echt? Ja. Wow. Aus einem Porno aus dem Jahr 2015. Was? Und zwar heißt der Film Schnick, Schnack, Schnuck. Ich mach kurz eine Pause. Es ist ein deutscher Film von einer deutschen Regisseurin, Maike Brockhaus. Ach, die berühmte Maike Brockhaus. Die hat zwei Pornos gedreht. Okay. Und die sind beide großartig. Der erste war, muss ich einmal kurz gucken, Häppchenweise. Häppchenweise, und Häppchenweise ist sowas, was man improvisierten Porno bezeichnen könnte. Es ist so ein bisschen nach dem Big Brother-Prinzip. Eine Gruppe von Leuten, die alle so, sie hat 6 positiv sind, mhm, zusammen in einen Raum gesetzt und die Kamera drauf gehalten und dann dürfen die Flaschendrehen spielen und essen zusammen und unterhalten sich über Sex. Darüber habe ich gelesen. Das ist ein super Film. Muss gut gewesen sein, ja, stimmt. Ein wirklich toller Film. Okay. Und improvisiert und auch tatsächlich, es passiert relativ wenig in dem Film dann letzten Endes dafür, ja, dass es ja so eine pornografische Stoßrichtung hat. Ja. Okay, aber der zweite Film ist Schnick, Schnack, Schnuck und der hat die erotischste Szene von ihr. Und Schnick, Schnack, Schnuck ist im Gegensatz zu Häppchenweise ein sehr traditioneller Porno. Okay. Eine Pornokomödie, könnte man sagen. Also es geht so um Berliner, die irgendwie eigentlich ein Pärchen, das anfängt, eine offene Beziehung zu führen. Und dann geht's hier und da und der mit der und so weiter. Und klassische Sexszenen, aber Maike Brockhaus inszeniert die sehr vorsichtig und gefühlvoll und hat auch immer so einen leicht queeren Einschlag. Also es ist nicht einfach Mann-Frau-Gerammel, sondern es geht munter drunter und drüber. Okay. Die schönste Szene dieses Films ist, als die Protagonistin, gespielt von Jana Sue Zuckerberg, zu Hause sitzt und eigentlich lernen sollte. Und dann beschließt sie doch, eine Freundin anzurufen. Mhm. Und ihre Freundin feiert gerade eine Orgie mit 2 Typen. Okay. Und die haben Sex. Aber die eigentlich erotische Szene spielt sich dann bei der Protagonistin ab, die am Telefon zuhört und dabei anfängt zu masturbieren. Okay. Und ich erkenne das Muster. Jetzt erst. Und okay. Man sieht nichts. Ja. Man sieht nur, dass sie ihre Hand in der Hose hat. Aber es ist echt. Es ist immer so schwierig zu sagen, ich habe eine Expertise in diesem Bereich. Ja. Ich bin mir sehr sicher, dass dieser Orgasmus echt ist. Und das macht diese Szene so unfassbar erotisch, dass es ein echter Orgasmus vor der Kamera ist. Ja. Das ist ja auch das große Problem bei Pornos. Gespielte Orgasmen und echte Orgasmen im Film kann man auch auseinanderhalten, glaube ich. Ja. Und es ist komplett anders als jeder komische, gestöhnte, gespielte Orgasmus, den man im Kino, in der Videothek zu sehen kann. Es ist einfach mal ein echter Orgasmus mit allem, was dazugehört. Okay. Und dadurch ist das eine unfassbar heiße Szene. Schön, okay. In unserem Film Persona hat sie keinen Orgasmus. Nee, der Sex ist auch ziemlich schnell vorbei dann, dafür, dass er so aufgebaut wurde. Und sie erzählt auch, also es ist schon so, dass sie das am Anfang, ich warte darauf, dass sie mir erzählt, ob sie es jetzt gut fand oder nicht. Weil ich nicht weiß. Ja, ne? Sie erzählt es so und ich denke die ganze Zeit, ist das jetzt, willst du mir erzählen, dass das nicht so schön war oder willst du mir erzählen, dass es toll war? Es ist so die ganze Zeit so unklar und irgendwann, fast schon nach dem ganzen Szene, erzählt sie irgendwann, dass es gut war. Sie sagt aber auch in der Szene schon, dass sie dann zu ihrem Verlobten gefahren ist und dann mit dem Verlobten auch gleich nochmal Sex hatte und Sex haben musste und dass das toll war und dass es nie wieder so gut war mit ihm. Ja, genau. Also es ist schon so, dass sie, es war so überfallartig und es war merkwürdig und es war auch irgendwie, man merkt auch, dass sie sich ein bisschen dafür schämt, für das, was passiert ist. Ja. Aber das Problem ist halt auch, dass das Ganze natürlich komplett zertrümmert wird, diese vermeintlich erotische Szene, dadurch, dass sie von der Schwangerschaft erzählt, die dann unmittelbar danach folgte. Ja. Dass sie schwanger wurde und dass dann sie natürlich auch nicht so ganz wusste, ob das Kind jetzt von ihrem Verlobten ist oder von dieser Szene am Strand und dass sie schließlich das Kind auch abgetrieben hat mit Unterstützung ihres Verlobten, der da auch sehr dafür war. Das klingt sogar fast so ein bisschen, als wäre er mehr dafür gewesen als sie. Und diese Szene endet dann aber auch ziemlich interessant, ne? Also ich finde sowieso schon, wie diese Szene, dieser Monolog von ihr erzählt, ist großartig. Auch es gibt den einen oder anderen nicht Jumpcut, also ist es ein Jumpcut im weitesten Sinne. Ja, ja. Mit so einem Zeitsprung, wo sie die Position wechselt und plötzlich unklar ist, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ja. Auf der Bildebene, aber auf der Erzählebene, auf der Textebene in ihrem Monolog ist keine Zeit vergangen. Sie steht am Fenster hinten. Genau. Ja, sie steht dann plötzlich woanders im Raum. Ja. Und diese Szene bekommt dann aber nochmal so einen sehr merkwürdigen Einschlag, als nicht ganz klar ist, ob die Elisabeth was sagt. Die Elisabeth sagt dann offensichtlich, du musst jetzt ins Bett gehen, ne? Aber das ist ein Stückchen später. Sie sind dann irgendwann am Tisch. Am Tisch sitzen die beiden und Alma plappert wieder vor sich hin. Ja. Und ist sehr, sehr müde. Aber es ist am nächsten Tag. Es ist am nächsten Tag schon? Ja, es ist am nächsten Tag. Und sie sitzt am Tisch und erzählt und erzählt und erzählt und legt den Kopf auf den Tisch. Und in dem Moment sagt Elisabeth. Ich habe immer nur Frau Vogler im Kopf. Ja. Elisabeth sagt dann, du musst jetzt ins Bett gehen, sonst schläfst du noch am Tisch ein. Und sie wiederholt das dann so, als ob sie eigener Gedanke wären. Genau. Großartig. Ganz toll. Ich muss jetzt ins Bett gehen, sonst Und später fragt sie ja auch, hast du gestern irgendwie was gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Und sie war halt irgendwie, stand die ganze Zeit so neben sich irgendwie anscheinend. Ja. Es ist dann tatsächlich, aber ist das nicht in der Szene, in der sie auch von der Abtreibung erzählt? Jetzt muss ich selbst gucken, dass ich meine. Das ist der Tag davor. Meine Chronologie zusammenkriege, weil danach kommt ja auch diese Traumszene, wo nicht so ganz klar ist, was ist Traum, was ist Realität, wo alles so ein bisschen verschwimmt. Ja. Und tatsächlich, ich glaube, der Film hat in dem Moment genau das geschafft, was er wollte. Ich kriege nämlich meine eigenen Notizen nicht mehr geordnet. was passiert wann und wann ist Traum und wann ist Realität, weil es alles so ein bisschen ineinander übergeht. Ja. Wie gesagt, Bergmann ist in diesem Moment jetzt nicht besonders experimentell oder besonders surreal, aber es gibt schon so eine Verschiebung von Realität und Traum. Und zwar geht die meiner Meinung nach so weit, obwohl wir in dieser Szene hören, dass Elisabeth das sagt, also die Schauspielerin, die Elisabeth spielt, sagt das, dass wenn sie dann am nächsten Tag gefragt wird von Alma, sagt man, hast du was gesagt? Sie sagt nein. Man sich nochmal an diese Szene erinnert, also mir ging es zumindest so, ich erinnere mich wieder an diese Szene und denke, Moment, hat sie das wirklich gesagt? Hat sie sich das nur eingebildet? Habe ich das gehört? Hat sie das wirklich gesagt? Also ich habe in dem Moment wirklich gedacht, hat sie das gesagt? Oder wollte ich das hören, dass sie endlich was sagt? Das macht der Film gut, ja. Und dass ich mich genauso verloren fühle in diesem Gefühl, was ist eigentlich an dem letzten Abend passiert wie Alma. Dass ich auch nicht mehr zusammenkriege, wie sie die Geschichte erzählt, wie die Geschichte sich entwickelt. Stimmt, ja. Weil es einfach in dieser Monolog und in dieser Spiegelung so ein bisschen verloren gehen. Alles verschwimmt so ein bisschen in diesem Nebel dann. Gerade weil Alma eben so viel redet. Ja. Ne? Und das und kein es ist ja kein Dialog, sondern es sind wirklich Monologe, ganz viele große Monologe einfach. Ja. Und das ist wirklich gut gemacht. Und natürlich sagt Frau Vogler dann nicht, nein, ich habe nichts gesagt, weil dann würde sie was sagen. Aber genau. sie reagiert wie, nö. Der älteste Trick der Menschheitsgeschichte. Ja. Jetzt hast du aber was gesagt. Nein, habe ich nicht. Erwischt. Du hattest eine lustige Kindheit. Und dabei gibt sie ja durchaus Feedback. Es ist nicht so, dass die Szenen so ablaufen, dass Alma redet und Elisabeth einfach nur kalt da liegt und an die Decke starrt oder so, sondern Elisabeth guckt zu ihr, Elisabeth fasst sie auch mal an, Elisabeth lächelt sie an. Elisabeth funktioniert in dem Moment wirklich als emotionaler Spiegel für Alma. Ja. Sie reflektiert ihr Seelenleben und du sagst, sie sind beide Verkörperungen von Bergmann. Ich weiß, das ist so eine sehr naheliegende Interpretation. Ich würde die nachher auch nochmal in Frage stellen. Okay, und sagen, man kann das auch anders lesen. Aber ja, natürlich wird in diesem Moment angeboten, dass sie entweder zwei Seiten einer Person sind und ihr Feedback einfach nur das Feedback des inneren Monologs ist. Ich glaube aber, es ist auch ein bisschen mehr, sie spiegelt nicht nur wieder, sondern sie ergänzt es auch tatsächlich. Sie bringt auch eigene Emotionen mit ins Spiel. Das stimmt schon, ja. Weil ihr Lächeln und ihre Traurigkeit und auch mal so ein Anflug von Zorn im Blick, die korrelieren nicht immer direkt mit den Emotionen von Alma, sondern sie... Ja, sie kommentiert quasi. Sie kommentiert, genau. Genau, ja, ist richtig. Und diese Traumsequenz, die dann folgt, ne, Alma geht ins Bett und Elisabeth kommt hinterher und stellt sich da erstmal hin, guckt sie an und dann gucken die sich an und dann steht sie auf und dann haben sie so einen zärtlichen Moment. Ja. Vor dem Spiegel oder was das? Oder wo stehen die denn da eigentlich? Stehen sie eher im Nichts. Ich glaube, es ist ein Spiegel, weil diese Szene dann auch nachher nochmal wiederholt wird. Also es gibt. Und Spiegel würde sich so anbieten. Ja. Wie viel Erotik und wie viel Romantik steckt in diesem Moment in dieser Beziehung von den beiden? Das ist natürlich blöd, wenn du sagst, sie sind beide dieselbe Person, dann ist es eine Autoerotik oder Autoromantik. Aber was denkst du, wie viel? Aber das ist das, was ich die ganze Zeit darin gesehen habe. Wirklich so eine Autoerotik. Ja. Wirklich so ein eigenes, sich selbst die eigene Seele streicheln. So, weißt du, was ich meine? Ja. Was man die eigene Seele verführen? Ja, was man auch braucht, um sich wieder. Also, wenn ich jetzt in diese Analogie gehe von Bergmann ist in der Krise und weiß nicht genau, wie er weitermachen soll und wie soll ich jetzt noch Filme machen und so weiter, dass er sich selbst da rausholt und sich selbst die eigene Seele streichelt und die eigene Seele dazu verführt, weiterzumachen, weiter zu drehen und neue Ideen und neue Ausdrucksformen zu suchen und zu finden und zu probieren. Das ist ganz witzig, dass in dieser Szene, tatsächlich hat Bergmann diese Szene geschrieben Und dann hat er ja weibliche Unterstützung gekriegt. Aha. Er hat diese Szene seinen beiden Schauspielerinnen gezeigt und hat gesagt, so, und dann kommt diese Szene. Und Bibi Anderson und Liv Ullmann, die ja schon öfter auch mit Bergman zusammengearbeitet hat, die haben dann drüber geguckt und gucken ein bisschen. Und dann haben die angefangen, da ein bisschen dran rumzukritzeln, damit es nicht ganz zu sehr wie so eine Männerfantasie wirkt, wie eine Frau eine Sexszene am Strand beschreibt, sondern dass das ein bisschen realistischer aus der weiblichen Perspektive ist. Sehr gut. Was der Szene auch, glaube ich, gut getan hat. Es würde mich tierisch interessieren, wie diese Szene vorher klang. Okay. Ich kann es mir vorstellen, ich befürchte es. Bergman kommt dabei nicht gut weg. Ja, Bergman ist ja sowieso irgendwie sehr patriarchisch als Mensch, ne? Ja, ja, definitiv. Gewesen. Ach, Mann. Und, aber das finde ich ganz witzig, dass noch, vielleicht als Ergänzung das zu dieser Szene, dass die sich verändert hat und dass die nicht 100% dem entspricht, was Bergman intendierte, sondern dass sie eine weibliche Handschrift besitzt, wie diese Frau erzählt. Und das merkt man der Szene auch an, meine ich, weil sie beschreibt, worauf sie Lust hat. Ja. Ich bringe gerade zurück. Ich bin wieder bei der erotischsten Szene der Filmgeschichten nach Žižek. Okay. Wie sie Lust hat und dass dann aber wie die Lust auch enttäuscht wird. Dadurch, dass der Mann, der ihr begegnet, das nicht befriedigen kann, weil er einfach, sie sagt, er ist drin und dann ist innerhalb von 2 Sekunden vorbei. Genau. Und fast schon erfüllender ist offensichtlich, wenn sich zufällig ihre Hand mit der Hand des Mädchens berührt, das da am Strand liegt. Das ist eigentlich, da knistert es deutlich mehr. Und deswegen glaube ich, dass das auch in dieser Szene danach, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, es gibt eine gewisse Homoerotik, die sich durch diesen Film zieht. Ja. Und auch, in der die Männerwelt an die Seite geschoben wird, weil die Frauen sind in dem Moment für sich besser, als jeder Mann für sie sein könnte, weil sie sich eher verstehen oder weil sie sich mehr geben können, weil sie sich mehr Leidenschaft in Erfüllung dieser Leidenschaft geben können. Was aber auch wiederum so eine Männerfantasie von lesbischer Beziehung ist, oder? Also ich hab schon den Film über das Gefühl gehabt, dass Bergman da so ein bisschen seine Männerfantasie nach vorne drückt. Ich wusste nicht, dass die Frauen daran rumgeschrieben haben und ich hatte das so ein bisschen, war nicht ganz sicher. Ich hatte so ein bisschen. Aber dann hätte er es vielleicht stärker gemacht, weil es ist weiß ja ich jetzt nicht genau, also es ist diese erotischen und romantischen Töne zwischen den beiden Frauen sind ja doch relativ minimal und werden relativ selten. Ja. Selten gezeigt und auch selten erzählt. Ja. Eigentlich gar nicht erzählt. Ja. Ja, da ist es ganz gut, dass er den Frauen so ein bisschen Raum gelassen hat, zu arbeiten, also selber das Ganze zu. Ich hatte so ein kleines bisschen in eine Dokumentation reingeschaut über die Entstehungsgeschichte von diesem Film. Ah, cool. Und da wurde das auch nochmal erzählt, dass er eben mit denen auf Ferro dann einfach gefahren ist und gesagt hat, so wie ihr macht das schon. Und ja. Hat ihnen sehr viel Freiheiten gegeben. Ja, das tut dem Film gut. Ja, das stimmt. Ich finde auch, dass, also für mich ist ein wesentlicher Grund, warum ich da nicht so 100% Bergman drin sehe, dass ich einfach, ich habe das Gefühl, er hat deutlich mehr weibliche Perspektiven, als ich Bergman zutrauen würde sonst. Ah, okay. Weil Bergman, wenn ich jetzt so durch seine Filmografie gehe, hat Bergman eben doch hauptsächlich männliche Protagonisten, männliche Perspektiven. Okay. Und Frauen finden oft auch eher am Rand statt, beziehungsweise sind ganz klar als Fantasiegebilde, als Traumprojektion von Männern inszeniert. Hast du das Gefühl, es gibt ein Vorher und Nachher? Also Vorpersona und Nachpersona? Da muss ich einmal kurz auf seine Filmografie gucken. Ja, ich gehe dabei auf Toilette. Mach das. So, was haben wir denn nach Persona? Szenen einer Ehe? Ja. Da gibt es schon eine autoriale Perspektive. Also man hat nicht das Gefühl, dass er sich rein auf die männliche Perspektive versteift. Eine Zauberflöte fällt ja irgendwie komplett raus. Aus dem Leben der Marionetten ist klar eine männliche Perspektive. Fanny und Alexander. Ach je, das ist so lange her. Ich würde behaupten, der hat tendenziell eher eine weibliche Perspektive. Das wäre so ein bisschen das danach. Davor haben wir, na klar, wilde Erdbeeren, das siebte Siegel. Ja, vielleicht gibt es ein wenig einen davor und danach. Ich breche das alles, während Johannes nicht da ist. Aber dafür habe ich, dazu müsste ich mehr von seinen Filmen sehen. Dafür habe ich doch zu wenig von seinen Filmen gesehen, um das mit Sicherheit sagen zu können. Mein Urteil? Johannes kommt gerade zurück nach meinem Monolog. Hast du gelästert? Nein. Mein Urteil. Ich hab laut gedacht. Okay. Das klingt im finalen Podcast klingt das bestimmt ganz furchtbar, weil ich die ganze Zeit rumstottere. Ich kann es nicht sagen. Du kannst es nicht sagen. Ich müsste mehr von seinen Filmen sehen. Also es gibt definitiv Filme, in denen er auch eine weibliche Perspektive hat. Und vor 1966 finde ich keine davon. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da drei, vier Filme gesehen. Okay. Also dazu müsste ich einfach viel mehr Bergmann-Filme noch sehen, um das sagen zu können. Okay. Lustigerweise habe ich viel mehr Filme nach 66 gesehen als davor. Aber vielleicht auch, weil die danach in der Rezeption stärker sind und so das. Mein Lieblingsfilm von Bergmann ist das siebte Siegel von 1957. Ah, okay. Und das ist ein sehr männlicher Film. Ich meine, es geht um einen Kreuzritter, der gegen den Teufel Schach spielt. Oh, okay. Gegen den Tod, Entschuldigung. Oh, jetzt kriegen wir ganz viel böse Post. Okay. Also du könntest jetzt nicht keinen Unterschied ausmachen, vorher und nachher. Nee. Aber es kommt dann auch. Nee. Ich überlege gerade, wie sich das auch in dem Film selbst entwickelt, weil natürlich ist das dieses Harmonische, was die Beziehung der beiden auszeichnet, in dem Moment auch dieses, dass sie sich beide was zu geben haben, das wird dann natürlich ziemlich radikal gebrochen. Wenn Alma die Briefe von Elisabeth in die Stadt fährt. Und dann ein Brief fließt, den Elisabeth an die Ärztin geschrieben hat. Ja. Der ist hinten nicht zugeklebt. Was sagst du? Ist der zufälligerweise oder absichtlich nicht zugeklebt? Will sie, dass sie ihn liest oder will sie nicht, dass sie ihn liest? Tatsächlich habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Echt? Dass der Brief offen ist, habe ich eher für ein Plot-Device gehalten. Ah. Aber jetzt musst du sagen, was, weil das ist natürlich ein total spannender Gedanke, ob er vielleicht absichtlich nicht zugeklebt sein könnte. Für mich war ganz deutlich, dass sie es absichtlich hat, nicht zugemacht hat und da so oben aufgelegt hat. Und was ist ihre Motivation dahinter? Ich glaube, dass da kommt noch mehr dazu. Darum muss ich ausholen. Warum spricht sie nicht? Ich glaube, dass sie nicht spricht, ist auch prätentiös. Ich glaube, dass das eine Reflexion von Bergmann sein könnte darüber, dass er eben, dass es auch ein Device ist. Sie spricht nicht und zieht damit mehr Aufmerksamkeit, als wenn sie sprechen würde. Mhm. Es ist so geil, wir haben komplett unterschiedliche Interpretationen von dem Film. Ich muss meine ganz kurz nochmal zurückhalten, weil ich... Wir kommen gleich zu meiner Interpretation, ja, aber ja. Ich kann es nicht machen, ohne auf die Szenen danach einzugehen. Deswegen gerne kurz im Schnellverfahren, dass wir einmal die Story hinter uns haben, wo sie hinführt. Okay. Sie liest diesen Brief, sie ist erbost darüber, dass Elisabeth so sie wie ein Kaninchen im Labor beobachtet quasi, dass sie total, dass offensichtlich, während sie diese Geschichten erzählt und sich ausschüttet, schreibt Elisabeth der Ärztin diese Geheimnisse einfach so in einem Brief und sagt, naja, es macht mir auch Spaß, dazu zu hören, ist ganz witzig. Das Schöne ist, das ist ja schwedisch, ne? Der Brief ist, und meine Version, die ich gesehen habe, hatte keine Untertitel. Oh, fuck. Ich wusste nicht, was drinsteht. Und ich habe pausiert und gegoogelt. Ah, sehr gut. Und ich wusste, gemacht. Ich habe aber keine konkrete Übersetzung, sondern ich habe nur mitbekommen, dass sie sich in diesen Briefen quasi über sie lustig macht. Ja, sie macht, es ist der tatsächlich, also Untertitel, auch nur, was ich im Deutschen gesehen habe, es ist gar nicht so schlimm. Es ist tatsächlich, es wird, dieser Brief steht so zentral und ist so wesentlich für die Probleme, die sich dann in der Beziehung auftun, dass es eigentlich absurd ist, was da drin steht. Weil ja, sie sagt, sie findet das ganz witzig, was sie erzählt. Und sie erzählt der Ärztin das Geheimnis weiter. Das war es aber auch. Mit ein bisschen guten Willen müsste man das nicht mal als sich drüber lustig machen lesen, sondern einfach, hey, es ist schön, dass ich hier ein bisschen Gesellschaft habe und ein paar nette Geschichten höre. Okay. Ja, vielleicht nicht ernst genommen. Ja, vielleicht ein bisschen herablassend. Aber es ist jetzt echt nicht so, dass sie sich total über sie, dass sie sie total durch den Kakao zieht. Verstehe. Aber Alma reagiert. Alma reagiert sehr wütend. Oh ja, sie lässt eine Scherbe von einem kaputtgegangenen Glas absichtlich liegen und dann ist schon fast so Suspense, also der spannendste Moment in dem ganzen Film, wie sie da immer an dieser Glasscheibe vorbeigeht und nicht reintritt und am Ende dann doch. Es wird tatsächlich ein bisschen zum Horrorfilm in diesem Moment, ja, auch, ne? Ja, ja. Sie baut da wirklich eine Falle auf und dann ist auch dieser Filmriss nochmal. Mhm, genau. Es gibt ganz klar diese zwei Akte in dem Film. Da ja. gibt's diesen Filmriss danach und es ist wirklich Horror. Wir sehen so eine unscharfe Szene von Elisabeth. Die Musik ist auch entsprechend ja. Düsterer. Was auch spannend ist, weil du im Kino damals im Kino gesessen hast und ich wusste, ist der Film jetzt wirklich gerissen oder was? Ja, genau, genau. Und das, natürlich, wenn ich mir das jetzt anschaue, ist alles digital. Ich weiß, das gehört dazu. Ja. Aber der Zuschauer damals muss das nicht unbedingt gewusst ja. haben. Das spielt mit der Unsicherheit, auch weil die Geschichte sich dann ja auch ändert. Es macht total Sinn, dass ja. der Film reißt in diesem Moment und dass wir jetzt wirklich einen Stimmungswechsel haben. Ja. Aber deswegen denke ich, dass der Film experimentell ist, weil er solche Elemente immer wieder benutzt. Ne? So Elemente, die auf den Film referieren und sagen, ich bin ein Film. Aber dreimal ist das ja, immer wieder. Ja, aber es ist schon, ja, naja. Ja, es gibt dann ja auch diese schnellen, kurzen Schnitte, dann noch irgendwie so ein Skelett und dann nochmal der Nagel in die Handfläche ja. und so. Ne? Das ist schon, ja. Mhm. Also es ist wieder dieser Bilderrausch, der zum nächsten Kapitel leitet, in dem die Harmonie gegangen ist. Kann man so sagen. Alma ist verzweifelt. Ja. Und es kommt auch zu einer kämpferischen Auseinandersetzung und zu einer Bedrohung mit heißem Wasser. Ja. Woraufhin Elisabeth dann wirklich was sagt. Und zwar aus Panik sagt sie dann, nein, nicht, weil sie ihr androht, den Kochtopf mit dem Wasser an den Kopf zu werfen. Alma macht sich dann auch irgendwie lustig über Elisabeth. Ach, und du, ne, du hattest Todesangst, wa? Ja, ja. Ja. Und sagt, wirft ihr dann vor, dass sie wahnsinnig sei und dass ihre ganze, ihre Schweigen nur das Device ist, von dem ich glaube, dass es das wirklich ist. Ja. Ne? Es kommt eine interessante Szene, die eine Interpretationsebene öffnet, die meiner Meinung nach eine Interpretationsebene öffnet, die gar nicht die ist, der ich folgen will. Ja. Kurz darauf sieht Alma dieses sehr berühmte Shoah-Bild. Von dem kleinen Jungen mit den erhobenen Händen. Genau, ja. Die Räumung des Warschauer Ghettos. Irgendwie sowas, genau. Ja. Und das kleine Kind, das von SS-Männern bedroht wird und die Hände hebt. Und ja. das Foto kennt eigentlich jeder. Ja, das ist so hart. Einfach die Aufnahme von diesem Jungen dann nochmal dieses unglaublich verängstigte Gesicht zu sehen. Das war echt nicht gut. Ja. Das ist eine harte Szene. Eine harte Szene, definitiv. Ich habe... Es widerspricht ein bisschen meiner Interpretation, auf die ich gleich kommen will. Ja. Aber ich musste tatsächlich direkt daran denken, das berühmte Zitat von Theodor W. Adorno, der gesagt hat, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch. In dem Moment ist natürlich so ein bisschen, wenn man das so interpretieren will, dass dieses Bild deswegen da reingepackt wurde, dann ist es natürlich, wird eigentlich wieder dieser Gedanke stark gemacht, dass Elisabeth schweigt wegen der Schrecken der Welt. Ja, genau. Dieses, man kann kein Gedicht schreiben nach Auschwitz. Sie, ja. sie ist auch genauso die Künstlerin, die überfordert ist mit den Schrecken, die passiert sind. Und die sagt, es ist barbarisch, wenn ich hier weiter Kunst mache. Und ich beraube mich dessen, was bis jetzt meine Kunst war, der Stimme als Schauspielerin. Genau. Ja, dann liegt Elisabeth einmal irgendwie im Bett und einmal kommt und legt ihr die Hand an den Hals und fragt sich wahrscheinlich umbringen oder liebhaben. Ich weiß nicht genau. Ich kann vorsichtig mit meiner Interpretation anfangen. Kannst du gerne, mach mal. Es gibt von Judith Holofernes. Oh ja. Von Wir sind Helden. Ja. Tolle Songwriterin. Gibt es ein Lied, das heißt Popstar. Okay. Und in dem fragt sie, will ich dich lieber ficken oder wäre ich lieber du? Ah, ja, ja. Ich glaube, Elisabeth redet nicht, weil sie eine Projektionsfläche ist. Und zwar eine künstlerische Projektionsfläche. Sie ist das, was Alma gerne wäre, was Alma sich wünscht. Alma hätte gerne eine Selbstsicherheit, Alma hätte gerne eine Persönlichkeit. Die Charisma würde es gerne schaffen, Leute zu begeistern und zu verführen. Und Elisabeth ist diese Projektionsfläche und sie redet nicht, weil sie eben, ja. Das würde ja die Projektionsfläche kaputt machen. Weil sie leer ist. Sie ist tatsächlich, ihr Charakter spielt tatsächlich in dem Moment gar keine so große Rolle, weil in ihr Alma das sieht, was sie gerne wäre. Und sie kann sich nicht entscheiden, ob sie das, was ihre Wunschpersona ist. Sie kann sich nicht entscheiden, ob sie die lieben soll, ob sie die begehren soll, ob sie die hassen soll oder ob sie so gerne wäre wie sie. Und dieser Konflikt, den Alma mit sich rumträgt, der ist das zentrale Moment des Films. Dass du konfrontiert bist mit einer Persönlichkeit, die alles das hat, was dir vielleicht fehlt oder wo du das Gefühl hast, es dir fehlt, Kreativität und Ausdrucksstärke und so weiter. Und du kannst nicht damit umgehen, weil du davon überfordert bist. Das heißt, für mich ist im Zentrum dieses Films ist eigentlich nicht Elisabeths Schweigen, sondern Alma. Und Elisabeth muss schweigen, damit Alma quasi diesen Gegenpool hat, mit dem sie agieren kann. Ja, das sagt sie ja auch am Anfang, gleich am Anfang. Sie kommt da rein und erzählt dann danach der Oberschwester oder wer das ist, der Chefin, dass sie nichts gegenzusetzen hat gegen diese Charakterstärke, die da ja drinstecken muss in der Person. Weil wenn man sich bewusst entscheidet dazu, nicht zu reden, zu schweigen und so zu... Das beweist für sie Charakterstärke. Ja, und sie glaubt, dass sie dem nichts entgegensetzen kann und deswegen die falsche ist, um sie zu pflegen. Ja, sie ist einfach beeindruckt davon. Ja. Und das ist vielleicht auch der Titel dieser Titel Persona. Das ist ja ein psychologischer Begriff. Und in der Psychologie ist es halt die nach außen hin gezeigte Einstellung des Menschen, die man vielleicht auch als Maske für eine Maske halten könnte. Also Persona ist auch das lateinisch Maske. In der Psychologie ist es natürlich viel mehr, aber wenn man bösartig ist, sagt man, das ist einfach die Maske und wenn jemand so eine Maske trägt, ist er unauthentisch. Elisabeth verkörpert so ein bisschen diese Persona, die Alma gerne wäre. Sie hätte gerne diese Wirkung nach außen. Und sie träumt davon, sie wäre gerne der Popstar und wenn sie nicht der Popstar sein kann, dann will sie wenigstens den Popstar ficken. Und beides geht irgendwie schief. Und das führt eben dazu, dass sie den Popstar nicht nur beneidet, sondern auch geradezu hasst. Ja. Wir kommen ja jetzt langsam in das sehr, sehr intensive Fahrwasser von Verschwimmungen von Persönlichkeiten. Jetzt ruft ja jemand draußen, das ist anscheinend der Mann, also von Elisabeth, und dann geht Alma raus und der Mann sieht in Alma Elisabeth. Ja. Und spricht sie als Elisabeth an, ganz normal, und versucht ihr irgendwie, und Alma geht dann auch drauf ein. Ja. Sagt am Anfang kurz, sie ist nicht Elisabeth, aber dann geht sie voll drauf ein und erzählt ihm, was er hören will, quasi. Ja. Und Elisabeth kommt dazu und sie spielen es trotzdem weiter. Elisabeth steht stumm daneben, während sie und weiter führt quasi ihre Hand irgendwie mit. Ja. Und dann hast du sofort, du weißt, okay, da verschwimmt, da weißt du nicht mehr, wer ist jetzt eigentlich wer, bin ich, ne? Ja. Bin ich du oder. Sie übernimmt die Rolle von Elisabeth komplett. Genau. So die Frage, ob sie sie für sie übernimmt oder ob sie sie für sich selbst übernimmt. Ja, das ist dann Interpretationsspielraum. Ja. Sprechen Sie über den Sohn? Das ist eine krasse Szene. Auf die würde ich gerne kurz eingehen. Weil das die müssen wir auf jeden Fall eingehen. Ja, also, wow, das ist harter Tobak, wa? Oh. Das ist schlimmer als die Abtreibung, von der am Anfang erzählt wird. Und spannenderweise erzählt das ja zweimal. Einmal nur mit Blick auf sie und einmal nur mit Blick auf Alma. Was für ein Fuck-up. Ich fand diese Szene fantastisch. Also ja. Und ich habe die wirklich, das war auch wieder, ich weiß nicht, wie Bergmann das schafft, aber er schafft es teilweise wirklich, dich verrückt zu machen. Ich habe nämlich die Szene gesehen und dann die Wiederholung und ich dachte, warte, Moment, habe ich doch, ist irgendwas passiert? Genau. Ist was gesprungen? Nee, aber das sieht anders aus. Und ich habe wirklich da gesessen, kurz an meinem Verstand gezweifelt, wird ja gerade eine Szene zweimal erzählt, ist irgendwie, ist die Blu-ray zurückgesprungen zufällig? Was zur Hölle? Okay, ja. Aber zusätzlich ist der Inhalt dieser Szene natürlich richtig harter Tobak. Ja, und ich frage mich natürlich weite Teile erstmal, warum Alma das überhaupt wissen kann. Aber das tritt ja irgendwann in den Hintergrund. Woher soll Alma wissen, was Elisabeth da mit ihrem Sohn erlebt hat und warum, welche Motivationen sie hatte und so weiter. Was natürlich dazu beiträgt, dass die Verschmelzung der Persönlichkeiten passiert. Es ist ja auch so eine Spiegelung, weil Alma erzählt davon, dass sie ungewollt schwanger wurde und dass sie abgetrieben hat und dass die Sache ist zu Ende. Und die Geschichte, die da erzählt wird, die Alma stellvertretend für Elisabeth erzählt, ist von, dass sie auch schwanger wurde und sie hat, irgendwann gab es den Moment, wo Elisabeth gemerkt hat, ich werde mit diesem Druck nicht klar. Alle wollen, dass ich die fröhliche Mutter bin. Und sie wünscht sich ein totes Kind schon, als sie als sie noch schwanger ist. Und sie wünscht sich die ganze Zeit, dass das Kind stirbt, aber das Kind kommt dann zur Welt. Und sie muss die Rolle der glücklichen Mutter spielen und sie fühlt sich in diese Rolle reingezwängt, aber sie hasst ihren Sohn. Das ist ein Tabubruch, der heute immer noch schwierig ist. Definitiv. Das ist der Wahnsinn. Ich fand das wahnsinnig beeindruckend, dass er das so explizit auf den Tisch bringt und sagt, es gibt dieses Problem. Nicht jede Mutter liebt ihr Kind von Anfang an so abgöttisch, wie das immer in der Gesellschaft einmal dargestellt wird. Das ist so ein starkes Thema, weil auch ganz viel von diesem Hass, der sich dann entwickelt, auch durch den gesellschaftlichen Druck nochmal erzeugt, dass du das Gefühl hast, du musst von Anfang an die perfekte Mutter sein. Ja. Und du musst von Anfang an deinen Sohn, dein Kind abgöttisch lieben. Ja. Ich fand dieses Regret Parenthood-Ding, ne? Ja. Vor 2 Jahren war das so ein Trend, ist so ein doofes Wort dafür, aber es war so, ich habe es vor allem in meiner Twitter-Blase sehr viel wahrgenommen, dass da viel drüber diskutiert wurde, aber dann in der Blogosphäre wurden auch viele Texte drüber geschrieben, dass Frauen offen darüber geredet haben, wie sie ihre Elternschaft bereuen und sagen, hey, vielleicht wäre es besser gewesen, nicht Eltern zu werden. Und ja, totaler Tabubruch und riesige Aufregung. Und da guckt euch mal an, wie die Feministinnen schon wieder die Familie kaputt machen. Oh Gott. Aber ja, es ist ein total wichtiges Thema. Ja, Wahnsinn. Und ich bin aber, als ich das gesehen habe, ins Schwitzen gekommen, weil ich gedacht habe, oh, dann müssen wir zwei Männer in den 30ern jetzt über Frauen und ihre Mütterlichkeit irgendwie reden. Sind wir da die Geeigneten? Weiß ich nicht. Definitiv nicht, aber vielleicht sollten wir es trotzdem tun. Aber man sollte es tun, ja. Das ist glaube ich, immer so das Ding, wenn du in irgendeiner privilegierten Position bist, weißt du, du kannst dich nicht hineinfühlen. Ja. Egal, wie viel wir uns bemühen. Wir können uns nicht vorstellen, was es bedeutet, schwanger zu sein. Wir können uns nicht vorstellen, was es bedeutet, als Frau gesellschaftlichem Druck ausgesetzt zu sein. Aber wir können trotzdem uns versuchen, dem anzunähern, auch wenn wir es nicht 100% schaffen und auch wenn wir nicht die ideellen Leute da sind, um darüber zu reden. Ja. Sollten wir auch drüber reden, einfach nur als Allies. Ja, und ich habe nun wirklich sehr viele Freundinnen, die ganz offen sagen, sie können sich überhaupt nicht vorstellen, Kinder zu bekommen. Was wahrscheinlich vor 50 Jahren schwierig gewesen wäre, das zu sagen, überhaupt. Überhaupt zu sagen, ich will keine Kinder, ist ja auch heute manchmal noch, wenn man sich so mit in bestimmten Regionen dieser Welt ein bisschen stärker als vielleicht jetzt hier in Deutschland es gibt. Also ich stark, religiöse, stark genug. Ja, aber es gibt eine stark religiöse Teile Amerikas zum Beispiel oder Russlands, die das überhaupt nicht, wo du rausgeschmissen wirst, wenn du sowas sagst. Wie heißt das Ding nochmal? Es gibt diesen Quiverful in Amerika, dass du einen... wo die Pfeile reinkommen, wie heißt das, wo die Pfeile reinkommen? Köcher. Quiver ist, glaube ich, Köcher. Ach so. Irgendwie so eine Richtung der Evangelikalen und die glauben tatsächlich, dass man einen Köcher hat und da muss man so viele Pfeile wie möglich für Gott reinstecken und das sind natürlich die Kinder. Und das sind die Familien, die irgendwie im, keine Ahnung, wahrscheinlich im Mittleren Westen oder so leben und die dann wirklich 10 bis 15 Kinder haben, weil sie einfach fest davon ausgehen, dass das ist, wie du Gott ehrst, dass du so viele Kinder wie möglich kriegst. Wow. Okay, aber ich meine, es ist jedem selbst überlassen, wenn du 15 Kinder bekommen willst, dann soll er das machen. Aber das als gesellschaftlichen Druck aufzubauen und zu sagen, wir müssen das so. Und der ist stark. Ich glaube, vor allem in klassisch heteronormativen Beziehungen, wenn Mann und Frau länger als 1-2 Jahre zusammen sind, ist wahrscheinlich nicht mehr die erste Frage, wann heiratet ihr? Das war früher. Ja. Aber immer noch die Frage nach, wann gibt es denn Nachwuchs? Genau. Das spielt immer noch eine ganz große Rolle im gesellschaftlichen Diskurs. Und das ist. Und Familie fordert das auch. Also Familie meine fordert Mama, das. Mein Papa, auch wenn sie nicht wirklich forcieren wollen, haben natürlich auch immer wieder gefragt. Ne? Definitiv. Nachwuchs. Ja. Meine Eltern auch und Karens Eltern auch. Ja. Das ist einfach so. Und das ist wirklich krass und das ist wirklich ein Druck, der aufgebaut wird. Zum einen, du musst Nachwuchs kriegen und dann musst du aber auch, da musst du auch performen, ne? Ja. Oh Gott. Und das ist ein Druck, der auf den Frauen immer noch viel stärker lastet als auf den Männern. Ja. Weil als Mann wird dir viel mehr verziehen, was Abwesenheit betrifft. Ja, du musst ja arbeiten, du musst ja die Familie ernähren und so, ne? All diese Sachen, dieses ganze... Was nicht kümmern betrifft und so weiter, wird dem Mann immer noch viel mehr verziehen als einer Frau. Ja. Und auch so diese einfach so ganz klassische Kleinigkeiten, dass wenn eine Frau 3 Kinder hat und sich auf eine Führungsposition bewirbt, dass sie gefragt wird, und denken Sie, dass sie sich das können sie, trauen sie sich das zu mit drei Kindern? Es würde ein Mann niemals gefragt werden. Ja, niemals würde ein Mann diese Frage gestellt werden. Und sogar vorher noch, du hast noch keine Kinder und du wirst eingestellt, aber du wirst natürlich nur eingestellt, genau. wenn du die Frage sehr überzeugend beantwortet ja. hast, dass du keine Kinder oder dass du in nächster Zeit nicht schwanger ja. wirst, dass du, oh Gott. Eine Frage, die nie einem Mann gestellt werden würde. Was soll das? Also ist auch überhaupt nicht, das hat ja dann mit dem Umfeld, hat das nichts zu suchen. Und wir kriegen das mit und wir leben noch im tendenziell eher progressiven Umfeld. Ja, wie ja, wird das stimmt. eher in konservativeren Kreisen sein? Da ist es ja noch viel krasser. Boah, das ist so ein Wutthema, wo ich dann, ich wäre selten wütend, aber das sind so gesellschaftliche Sachen, die einfach mir dann ja. Das ist ja auch total kaputt. Also wenn man nicht offen über seine Gefühle reden kann, weil es einen total krassen gesellschaftlichen Druck gibt. Ja. Wie soll man dann vernünftig mit seinen Gefühlen umgehen können? Natürlich, wenn du irgendwie dich unsicher fühlst als Mutter und dann von der Gesellschaft hörst, ey, aber jetzt kommt dein Mutterinstinkt und jetzt wirst du total glücklich sein und du wirst sehen, wie die Hormone sprudeln und pass mal auf und du wirst dein Kind vergöttern und so weiter. Und dann merkst du, das passiert nicht. Ja. Dann denkst du dir auch, was stimmt nicht mit mir? Und dann guckst du, was stimmt nicht mit meinem Kind? Was ist hier falsch? Ja. Und dann ist dieser Druck von außen, der das Ganze erst zu einer Krankheit auch macht. Oder also auch. Ja. Ja, und auch, dass du überhaupt, dass du mit Anfang 20 angefangen wirst, immer, du sagst du, ich will keine Kinder und dann sagen wir mal, ach, warte mal. Ja, genau, warte mal ab, bis du älter bist. Genau, irgendwann kommt dieser, kommt das schon noch und dann kommt es aber nicht. Nein, ja. aber es ist okay, wenn es nicht kommt. Natürlich. Und ich finde ganz toll, dass dieser Film das eben in den 60ern schon anspricht und damit ein Thema aufmacht, das einfach nicht oft genug besprochen werden kann jetzt, solange es ein Tabubuch bleibt. Ja. Muss dieses Tabu gebrochen werden. Und es ist natürlich auch so harter Tobak. Die Szene ist eine anklagende Szene. Also Alma klagt in diesem Moment Elisabeth an. Mhm. Ich glaube, sie klagt aber auch sich selbst an. Das ist halt wieder, sie sagt ja auch, du spieltest die Rolle der glücklichen Mutter nur. Mhm. Es wird schon auch so dieses Rollenspiel wird auch thematisiert, dass das auch das große Problem ist. Dass es gar nicht das Problem ist, dass sie nicht die glückliche Mutter ist, sondern dass sie diese Rolle spielt und dass sie ja. in dieser, dass sie diese Erwartungshaltung von außen erfüllt. Ja. Ja, es ist wirklich, es ist auch diese Abfolge von Szenen ist, die dann wirklich nochmal unangenehm in diese Horrorrichtung geht. Es gibt dann diesen Ich bin nicht Elisabeth Vogler-Moment von Alma, ja. wo sie sich vergewissern muss, dass sie nicht die andere ist. Guckt sie da in die Kamera? Ja. Die gucken in die Kamera, sie oder? Sie gucken in die Kamera. Elisabeth guckt ganz am Anfang, als sie verstummt, guckt sie ja auch zu uns. Es gibt diese, ja. aber es ist, gucken sie zum imaginären Publikum, gucken sie irgendwie in so ein Loch. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie mit uns reden. Ja, ein bisschen. In die Kamera gucken. Ja. Das ist nicht so ein richtiger Bruch der vierten Wand, das ist eher so ein Blick ins Nichts fast. Ja, ja, genau. Und dann kommt eben diese berühmte Szene, wo er es schafft, irgendwie beide Gesichtshälften zusammen verschmelzen zu lassen. Und da kommt ein Gesicht raus, was wirklich, wo man das Gefühl hat, da irgendwas stimmt nicht, aber eigentlich könnte es schon auch ein Gesicht sein. Die Darstellerinnen wussten selbst nicht, wer es ist. Sie haben ja, sich jeweils gedacht, sie wären. Das ist super. Das ne? ist toll, um das mal zu erzählen für die Zuhörer. Bergmann sitzt im Schnitt, hat diese Szene zu Ende gebaut, hat dieses Bild gebaut von den beiden Gesichtern, die dann zu einem verschmolzen sind, und ruft eine getrennt von der anderen rein, um ihr das Bild zu zeigen. Und jeweils eine sagt, oh, Die andere Schauspielerin ist aber großartig und haben sich selbst nicht erkannt in diesem Bild. Und ja. das sagt so viel über dieses Bild aus. Es ja. ist wirklich toll. Dass er das schafft, auch so visuell so stark zu erzählen in einer ja. Zeit, in der man das noch nicht so am Computer genau. Punkt für Punkt, Pixel für Pixel sauber machen konnte. Ja. Das ist schon gewaltig. Ja. So, und dann kommt dieser komische Vampirismus kurz. Ja, Vampirismus, ne? Hä? Aber ich habe nicht verstanden, warum. Warum zitiert er da jetzt dann nochmal sowas? Also es gibt zwei Sachen, die in dieser Szene passieren. Zum einen haben wir Alma selbstverletzendes Verhalten. Ja. Also sie schneidet sich den Arm auf. Und es ist, also ich glaube, das ist einmal zum einen diese Autoaggression. Ja. Aber warum trinkt sie dann das Blut? Elisabeth trinkt dann das Blut ja. von Alma aus ihrem Arm. Und es ist wirklich, du sagst Vampirismus, es wurde Ja, das ist, es gab Kritiker, die das als Vampirismus gedeutet haben. Was hat Bergmann gesagt? Nein, sie hat nur ein bisschen Blut und Fleisch. Alma hat nur ein bisschen Blut und Fleisch zur Verfügung gestellt. Ein gutes Stück. Und dann kann es weitergehen. Sie müssen wissen, okay. Elisabeth ist intelligent, sie ist sensibel, sie hat Emotionen. Aber sie ist auch amoralisch. Sie ist eine begabte Frau, aber sie ist ein Monster, weil sie eine Leere in sich trägt. Hat Bergmann als er gefragt wurde, ob sie ein Vampir ist. Hm. Ich weiß nicht, ob man die Szene so hochhängen muss. Es ist halt schon eine verstörende Szene, ne? Ja. Es ist auch, weil wir dieses verstörende Dauerfeuer haben, dann, also davor schon einfach durch diese Verschmelzung. Und dann gibt es diesen kurzen Moment, den habe ich auch nicht so ganz verstanden, wo sie plötzlich wieder in ihren Krankenschwestern ja, ist. Genau. Und dann sagt, ich habe eine Menge gelernt und sich ins Gesicht greift und zu Elisabeth sagt, ich werde nie sein wie du. Ja. Aber das ist für mich natürlich wieder Verstärkung dieses Gedankens, dass das Elisabeth wie so ein Avatar ist, wie so was sich Alma eigentlich wünscht zu sein, aber dann begreift sie, dass sie das nicht sein kann und dass sie das vielleicht auch gar nicht sein muss. Ja. Ich weiß nicht, ich habe dann überlegt, okay, dann muss ich den Film nochmal gucken, wann sie vielleicht im Krankenschwester-Dress nochmal, sie taucht ja nochmal irgendwie zwischendurch plötzlich im Krankenschwester-Dress auf, das oder? Blenden? Es ist, ich hatte in dem Moment auch das Gefühl, ich konnte mich in dem Moment nicht so ganz orientieren. Sind sie im Krankenhaus? Spielt diese Szene im Krankenhaus? Auf jeden Fall ist dieses Set da. Also es muss im Krankenhaus spielen. Das Set ist da. Sie liegt in diesem Bett. Beziehungsweise dieses Bett ist existent dort. Ja, und die Perspektive ist die gleiche. Weil es kann ja kein Rückgriff sein, weil sie sagt, ich habe was gelernt und ich werde nicht so sein wie du. Genau. Aber es kann auch kein, ihre Abreise funktioniert ja ganz anders dann. Ja. Also es ist einfach das, was danach noch gezeigt wird, wie sie dann sich trennen, gibt nichts her, dass sie wieder in diesem Setup zusammenkommen werden. Hm. Also der Film gibt gar nichts her, dass wieder irgendwas zusammenkommt, weil alles zerreißt am Schluss. Also man könnte ganz grob auch noch mutmaßen, dass alles im Krankenhaus passiert und dass diese Szenen auf Färö eigentlich gar nicht dort passieren. Aber sind sie da eine Einbildung von Alma oder von Elisabeth? Oder existiert nur eine Frau? Es könnte auch nur eine Visualisierung des Krankenhausaufenthalts sein. Dann wäre Elisabeth im Zentrum, ne? Oder? Ja. Dann ist sie die Kranke, die irgendwie versucht, wieder sich irgendwie zu sich zu finden. Ja. Für mich bleibt Elisabeth eigentlich, also ich finde, also sie ist eine total, total spannende Figur, eine total starke Figur, aber sie bleibt für mich, und das meine ich nicht negativ als Wertung, eher die blassere Figur. Sie ist die da gesetzt steht, sie wird hervorragend gespielt in dieser Ruhe, die sie ausstrahlt, in dieser Kraft, aber eigentlich ist die spannende Figur die Alma, die von Bibi Anderson gespielt wird, die irgendwie mit ihren Unsicherheiten zu kämpfen hat, mit ihrem Wunsch geliebt zu werden, mit ihrem Wunsch irgendwie so eine tiefe Beziehung aufzubauen zu ihrem Idol und gleichzeitig mit diesem Idol zu verschmelzen, ohne zu wissen, dass sie das vielleicht will. Deswegen habe ich tatsächlich dieses Schweigen von Elisabeth, ich finde es so schwer zu sagen, aber für mich ist Elisabeth nicht die zentrale Figur. Und für mich ist Alma die zentrale Figur. Und für mich ist Alma auch die Person, mit der ich mitgefiebert habe. Ja. Ja, schon, auf jeden Fall. Naja, ich meine, sie hat den größeren Part im Grunde eigentlich, weil sie so wahnsinnig viel spricht und weil sie um Elisabeth drumherum springt die ganze Zeit. Natürlich, aber ich finde, der Fels in der Brandung ist schon Elisabeth, weil sie nichts sagt und weil sie so statuettenhaft fast einfach da ist und alles. Und der Film beruhigt. Nimmt natürlich auch. Irgendwie. Ja. Der Film nimmt natürlich auch Almas Perspektive ein. Ja, das auf jeden Fall. Naja, nun ist Bergmann ja sowieso, hat ja sowieso nur ganz viele Ebenen aufgemacht. Man kann da wahrscheinlich in ganz vielen Interpretationsspielräumen sich verlieren. Im ganzen Film, du kannst eigentlich im Grunde jede Szene einmal auseinandernehmen und findest wahrscheinlich immer was anderes. Und dann plötzlich, nachdem sie diese Urlaubshütte dann wieder verlassen, Kommen wir in ein Set und der Kameramann kommt mit dem Kamerakran angedingst und ich weiß nicht, warum der da ist. Wir müssen ganz kurz noch zu der letzten Sprachszene von Elisabeth kommen, zu dem letzten Wort, was sie sagt, worum Alma sie bittet. Also das sind wir wieder in dem Krankenhausset, oder? Das ist, Alma ist zu Elisabeth gebeugt und sagt, sprich mir nach. Nichts. Und Elisabeth erwidert nichts. Und Alma sagt, so ist es gut. Oder so irgendwie in der Richtung. Ja. Das ist, und dann kommt diese Abschlussszene. Stimmt. Und mir fällt nichts ein. es ist wirklich, also wenn man so Szene für Szene jetzt anfängt auseinanderzunehmen, stellt man, glaube ich, fest, dass es auch einfach Interpretationsebenen gibt, die sich in Szenen auftun, den andere Szenen komplett widersprechen. Die eine Szene reißt die Interpretationsebene der Szene davor komplett nieder und bietet was ganz Neues an. Hey, jetzt ist Elisabeth eine Vampirin? Warum sagt sie nichts? Warum will sie, dass sie nichts sagt? Soll das irgendwie so eine Art, es ist eine Auseinandersetzung mit dem Nihilismus? Kommt auf einmal Schopenhauer um die Ecke? Haben wir jetzt so, ich habe das Wort nichts gesagt, jetzt habe ich die Leere des Seins begriffen, jetzt habe ich in das schwarze Loch geschaut? Oder ist es doch ein selbstreferenzieller Film, wie du sagst, dass die Abschlussszene, Kamera, Kran, Bus und wieder das Kind vom Fernseher. Ja, und wieder das Kind vom Fernseher und du hast den Bogen geschlagen einmal. Also für mich deutet alles so sehr darauf hin, dass Bergmann einfach seine Krise einmal vor uns ausbreitet. Ich sehe total, was du meinst. Ich glaube auch, das kann man so sehen. Ich finde, dafür sind die Frauenfiguren zu stark. Es tut mir in der Seele weh. Dafür sind die Geschichten dieser Frauen zu stark. Es tut mir in der Seele weh, mir vorzustellen, dass die nichts anderes sind als eine zersplitterte Seele eines selbstverliebten Regisseurs, der einmal sein Seelenleben ausbreitet und das Ganze mit zwei Frauen erzählt. Sie haben dafür für mich zu viel Charakter, zu viel Geschichte und zu viel und zu viel Eigenheit. Ja, natürlich, jeder Filmemacher, jede Filmemacherin packt sich selbst auch in Filme. Ja, klar. Jeder Künstler macht das, jede Künstlerin macht das. Aber es tut mir zu sehr weh, den Film darauf zu reduzieren, dass die Seele eines Künstlers einmal auf die Leinwand gewälzt ist. Also Bergmann ist ja nun auch ein guter Filmemacher. Ja. Also nur weil er sozusagen sich selbst einmal aufsplittet und in zwei Figuren erzählt, wie von seiner Krise erzählt, heißt das ja nicht, dass er nicht auch in der Lage ist, einen guten Film draus zu machen. Also du hast sozusagen zwei Ebenen. Du hast einmal ich erzähle dir den Untergrund, meine eigene Motivation und meine eigene Interpretation der ganzen Geschichte. Und ich erzähle euch dann trotzdem einen Film, den man als Zuschauer irgendwie mit Figuren und so weiter die eigene Interpretation, also eigenen Handlungsspielraum haben. Diesen Interpretationswiderstreit, den wir gerade haben, der lässt sich total gut in alternativen Titeln vom Film zusammenfassen. Oh nein. Es gibt mehrere. Und zwei möchte ich besonders hervorheben, weil die zwei sich so wunderbar widersprechen und jeder jeweils das packt, was wir gesagt haben. Oh Gott, was und den Titel packt. Der erste alternative Titel ist Sonat führt war Quinor. Tut mir leid für mein schlechtes Schwedisch. Übersetzt Sonate für zwei Frauen. Okay, das ist dein... Das ist meiner. Deiner? Und du wirst es lieben. Der zweite alternative Titel ist Et Stücke Kinematografie. Ein Stück Kino. Oder? Das ist der Widerstreit. Vielleicht, ja, total. Vielleicht ist es auch ein Widerstreit, der Film in sich selbst trägt. Ich glaube nicht, dass es ein Widerstreit ist. Ich glaube, dass beides stimmt, weil du eben wirklich diese beiden Ebenen hast. Zum einen ist es Bergmann, der sich mit diesem Film über seine Krise hinweg rettet. Und auf der anderen Ebene ist es halt das Stück über zwei Frauen. Dafür ist es ja Kunst, dass du schaffst, mehrere Ebenen zu vereinen. Ja, und das gelingt dem Film. Ja. Naja. Was willst du nochmal so ganz klassisch, wir haben jetzt fast nur interpretiert, willst du mal ganz klassisch so ein Fazit ziehen? Hast du den Film genossen? Ist wahrscheinlich komisch gesagt, aber hat der Film dir was gegeben? Fandst du den Film aufregend, spannend? Auf einer rein emotionalen Ebene, ohne den ganzen philosophischen Überbau. Von 1 bis 10. Nein, also ich habe den Film tatsächlich genossen. Ich habe genossen, dass der so intim war, dass er so konzentriert war auf die beiden und dass ich natürlich immer wieder verstört wurde von allein der Anfang, der völlig uninterpretierbar eigentlich ist, und den so kleinen, der Filmriss und so weiter, wo man dann das, aber das ist auch etwas, was man genießen kann, weil ich auch selbst referenzielle Filme durchaus mag, der immer mal wieder sagt, guck mal, ich bin ein Film. Das finde ich schon schön. Also insofern, auf vielen Ebenen hat er mich angesprochen. Am Anfang war ich ein bisschen verstört davon, dass er es nicht schafft, etwas zu zeigen, statt nur darüber zu reden, was wir am Anfang hatten, das Thema. Aber man kommt rein. Und ich fand ihn am Ende sehr schön. Am Ende hat er auch ein sehr abruptes Ende für mich und hat mich ein bisschen ratlos hin zurückgelassen. Wusste nicht ganz genau. Vielleicht hätte er noch was Kleines, Runderes finden können. Ja. Aber ansonsten sehr schön. Ja. Ich glaube, genossen habe ich ihn auch. Ich finde, er ist... Ich weiß nach wie vor nicht, was ich mit diesem experimentellen Anfang und Ende anfangen soll. Es ist für mich so ein bisschen draufgestopft, weil ich eigentlich das Kammerspiel, vielleicht ist das auch, vielleicht stört mich der experimentelle Anfang, das experimentelle Ende, weil ich die Interpretation der Geschichte als Kammerspiel, als toxische Beziehung zwischen zwei Frauen so spannend und so stark finde, dass es für mich das ein bisschen kaputt macht, wenn der Film sagt, ich bin jetzt eine Auseinandersetzung mit dem Medium und mit dem Künstler, der das Medium gemacht hat. Weil ich finde, das macht mir so ein bisschen das Kammerspiel kaputt, das ich genossen habe. Okay, ja. Aber ich finde, es ist ein sehr guter Film. Bergmann hat einfach ein unglaublich gutes Gespür dafür, spannende Charaktere zu schreiben und deren Psyche sehr viel Raum zu geben. Und das ist was sich durch seine gesamten Filme zieht. Und das schafft er auch in diesem Film. Den experimentellen Überbau hätte es für mich nicht zwingend gebraucht, aber er ist da und ich sehe auch irgendwie, dass er einen Wert hat da drin. Nicht Bergmanns bester Film, aber auf jeden Fall ein starker Film und ein Film, über den ich sehr glücklich bin, dass er existiert. Ich möchte mit einem Zitat von Bergmann schließen. Ja. Die einzige Form von Wahrheit ist letztendlich Schweigen. Womit ich meine Interpretation des Films nach vorne gebracht habe. Du hast zuerst geredet. Ich dachte, wir beenden den Podcast jetzt einfach mit einer Minute Stille. Die kann ich nachher hintereinander danach noch reinschneiden, die Stille. Okay, es folgt jetzt eine Minute Stille und danach verabschieden wir uns. Muss man sich aber auch erstmal drauf einlassen können. Ich danke dir, dass du den Film geguckt hast und dass du mit mir drüber geredet hast. Das war eine Freude. Danke, Plor, dass du mir diesen Film gezeigt hast. Das war sehr bereichernd. Und tatsächlich unsere Maßgabe des Erweiterns des Horizonts, das hat geholfen. Ja. Bleibt noch kurz dran, dann erfahrt ihr, worum es in der nächsten Folge geht. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Johannes! Ja, nochmal Nachtrag. Ja, genau, wir müssen noch kurz besprechen, was wir nächste Woche haben. Ja, was möchtest du mir denn empfehlen? Also ich möchte diesmal wieder zurück in die 70er reisen. In die 70er, oh ja. In die 70er und nach Japan. Okay, es schreit jetzt schon Trash? Nein, es ist kein Trash, aber es ist ein Film, ein großartiger Film, der Toho Studios, die für Godzilla verantwortlich sind. Okay. Und es ist ein Gruselfilm oder ein Fantasyfilm oder vielleicht auch ein Märchen, vielleicht auch ein Anti-Märchen. Haozu aus dem Jahr 1977 von Nobuhiko Obayashi. Den hattest du in dieser einen Bestenliste schon mal, ne? Genau, bei den schönsten Geistern, Spukhäusern Da hatte ich ihn als, es waren die besten Geister, genau, und ich hatte ihn als das Haus in diesem Film als den besten Geist. Okay. Was hast du denn für mich? Ich habe für dich, wieder schon sehr schön gegensätzlich, und zwar einer der großen, eigentlich der Romcoms überhaupt, 10 Dinge, die ich an dir hasse. Ein ganz großartiger Film aus den Jahren 1999. Oh ja, sehr schön. Von einem Regisseur, dessen Name mir gerade nicht einfallen will. Ich glaube, dieser Regisseur hat auch nicht viel mehr gemacht danach und davor. Kennst du den Film schon? Ich kenne den Film, es ist lange her. Meine Freundin wird sich sehr freuen. Er gehört nämlich zu ihren absoluten Lieblingsfilmen. Zu Recht. Ich weiß nicht so recht. Oh nein. Guck mal, den schauen. Mal nochmal, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Okay. Bis dann. Bis dann. Ciao.